So, hallo und herzlich willkommen zu PietCast. Heute ist Dienstag, der 25. August 2015. Wir haben eine Viertelstunde Verspätung, macht aber nichts, weil ich hier im Phonodrom heute auch nicht alleine sitze, sondern ich habe einen netten Gast mir eingeladen, und zwar die Laura. Hallo Laura. Einen wunderschönen guten Abend. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich hatte ein Glas Wein, ich hatte ein Focaccia. Ich habe schon vergessen, dass ich heute zu viel gearbeitet habe, von daher alles super. Also ist jetzt der gemütliche Teil des Tages. Ganz genau. Das ist sehr schön. Eine Frage, woher kennen wir uns eigentlich? Internet? Das ist so anonym. Darüber kenne ich, glaube ich, mittlerweile die meisten tollen Menschen in meinem Leben, von daher das ist doch gar nicht anonym. Ich glaube, ich weiß gar nicht, haben wir uns vor dem Camp schon mal außerhalb des Internets gesehen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Genau, also Internet. Internet, okay. Ja, du warst auf dem Camp und ich war auf dem Camp und ich dachte, jetzt nutze ich einfach mal die Chance, dich anzusprechen oder dir auf den Geist zu gehen. Und noch an Grenzen. Zu fragen, ob du Lust hast, mit mir zu podcasten. Und du hast ich echt ja gesagt. Total, ich habe wohl einen guten Augenblick erwischt. Und dann hast du wirklich tatsächlich ja gesagt. Und das Schöne fand ich ja, wir haben uns gleich auf einen Termin geeinigt. Du hattest erst vorgeschlagen, nächste Woche, und dann habe ich gesagt, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Und du hast gesagt, nee, kann ich nicht. Und dann haben wir uns auf einen Termin geeinigt. Genau. Und dementsprechend sitzen wir heute hier. Und wir hatten überlegt, über was für ein Thema wir sprechen können. Und da du auch auf dem Camp warst, hast du das Thema oder hast du eigentlich was vorgeschlagen? Ich habe was vorgeschlagen, genau. Ich habe vorgeschlagen, lass uns doch über Frauen und Technik reden, im Großen und Allgemeinen und vielleicht auch im Speziellen. Es ist ein Thema, das mich eigentlich schon verfolgt, quasi seit ich denken kann, mit dem ich mich dann irgendwann auch nochmal mehr oder weniger oder zumindest in Teilen wissenschaftlich auseinandergesetzt habe. Und auf dem Camp hat das die großartige Fiona in einem, wie ich finde, sehr gelungenen Talk mal wieder aufs Tableau gebracht. Genau, und deswegen dachte ich, man kann gar nicht oft genug drüber reden. Lasst uns doch mal wieder ein bisschen mehr drüber reden. Aber bevor wir zum Thema kommen, gibt es so ein paar Standardfragen, die ich eigentlich meine Gäste davon immer frage. Und woher kommst du? Ich komme, also wenn ich das im ganz klassischen Sinne, und ich mache das jetzt mal noch auf die langweilige Tour, ich komme aus München. Da bin ich, habe ich einen Großteil meines Lebens verbracht bis zum Abitur. Geboren bin ich außerhalb von München, wenn man es noch genauer nehmen würde, woher ich komme. Ich bin in Dachau geboren, was regelmäßig an US-Grenzen für erschütterte Gesichtsausdrücke sorgt. Genau, bin in München Umland aufgewachsen, habe in München Abitur gemacht und dann bin ich so meiner Wege gegangen in alle Himmelsrichtungen. Und heute gerade komme ich aus Mitte, also gar nicht so weit. Ja, du hast aber noch eine Zwischenstation gemacht, richtig? Mehrere. Ich weiß nicht, auf welche du gerade anspielst. Ich kann das in Vollständigkeit machen. Ich habe in Hamburg studiert. Das war so meine erste große Station außerhalb Bayerns. Ich bin dann jahrelang nach New York gegangen, habe da so ein bisschen gearbeitet und hauptsächlich in New York gelebt. Das war, glaube ich, der Hauptinhalt. Dann hat es mich tatsächlich jobtechnisch für eine Weile noch mal nach München verschlagen. Und seit fast 4 Jahren bin ich jetzt in Berlin. Genau, so. Und wo fühlst du dich am wohlsten? Ich fühle mich momentan in Berlin extrem wohl. Irgendjemand meinte neulich, ob ich denn jetzt dann sesshaft geworden bin. Ich glaube das auch wieder nicht, weil ich eigentlich den Gedanken ganz gerne mag, in meinem Leben noch ein paar Stationen vor mir zu haben. Ja, es gibt viele Plätze auf der Welt, an denen ich mich sehr wohl fühle. Aber erstmal. Aber also große Städte. Ich glaube, große Städte ist unter 1 Million Einwohner mache ich nicht mehr. Hast du durchgespielt, der Rest, ja. Genau. Ja, muss ich dann doch gestehen, dass München ist ja so ein. München kann man so schön sagen, aber tatsächlich habe ich fast mein erstes Jahrzehnt im Münchner Umland verbracht, also in der Pampa. Mhm. Das hält noch bis heute vor. Landleben ist noch. Zieht mich nicht wieder hin momentan. Okay. Und warum macht Dachau an amerikanischen Grenzen so ein Problem? Es macht gar kein Problem, aber wie ich irgendwann erfahren habe oder gelernt habe, ist den Amerikanern, zumindest den Paaren, die ein bisschen Geschichtsbewusstsein haben, Dachau mehr ein Begriff als Auschwitz, weil, wie ich dann auch gelernt habe, Dachau von den Amis befreit wurde und Auschwitz ja von den Russen. Genau, deswegen ist natürlich deine erste Assoziation O. Genau. Okay. Ich habe 2 Tage meines Lebens oder weiß ich nicht, wie lange meine Mama im Krankenhaus war mit mir, in Dachau verbracht. Okay. Ja, und von Mitte jetzt nach in den Prenzlauer Berg war jetzt wirklich ja. Das war ein Katzensprung, oder? Katzensprung auf dem Fahrrad, genau. Achso, bist du geradelt? Immer. Echt? Nur, genau. Du radelst durch Berlin? Ich radel durch Berlin immer bei fast wirklich jedem Wetter. Was den einzigen Nachteil hat, dass ich mich immer noch nicht mit der BVG wirklich auskenne. Okay. Was für mich verschmerzbar ist. Okay. Na gut, ist ja okay. So, wie siehst du aus? Schwarz-blond. ja, aber tatsächlich ist es eine der besten Beschreibungen. Ich habe seit ziemlich, ziemlich langen blonden Haare und ich trage seit ziemlich, ziemlich langen ausschließlich schwarze Klamotten. Und du machst es so wie ich, du trägst so lange schwarz, bis was Dunkleres gefunden hast, oder? Ja, der Spruch geht ja nicht mehr so ganz, weil die haben doch jetzt vor einem Jahr oder so dieses Nanomaterial, was auch immer entwickelt, das schwärzer als schwarz ist. Wenn du es anguckst, dann wirst du so ein bisschen gaga, weil deine Augen überhaupt keine Konturen, nichts mehr wahrnehmen. Mhm. Aber ich habe noch nicht gesehen, dass sie Klamotten entwickelt haben aus diesem Stoff. Okay, wie heißt das Material? Kennst du das? Nein, aber warte, wenn wir irgendwas googeln mit irgendwie Deeper, ne, dann Black Nano. Ich weiß gar nicht, ob es wirklich einen expliziten Namen hat, aber. Dein Spiegelartikel dazu habe ich gerade gesehen. Ja, genau, siehst du. Es gibt auch ein NASA, Blacker than Black. Okay. Und Vanta Black. Ich habe hier mal so einen Link vom Independent. Okay, kannst du ja mal in die Shownotes reinmachen. Ja, was genau? 99,965% des Lichtes sozusagen absorbiert, gell? Genau. Cool. Ich stelle mir das extrem spannend vor, das anzugucken. Also ich stelle mir das vor, weil du ja dann, wie du schon sagtest, kaum Konturen siehst. Das ist als du siehst wirklich da, also laut dem Artikel, gar keine Konturen mehr. Du guckst rein und vergisst dich halt. Das ist, stelle mir jetzt gerade vor, so wenn ich mich jetzt figurbewusst kleiden wollen würde, dann wäre es ja extrem kontraproduktiv. Wenn du vor einem Hintergrund wärst, der immer noch wahrnehmbar wäre, dann wahrscheinlich ja, weil du dann ja. Dann ist da quasi nur so ein optisches Loch in deinem Umriss, in Form deines Umrisses. Vor einem solchen Hintergrund ist es quasi eine Tarnkappe dann. Das ist so ein bisschen wie Yps-Heft. Genau, Yps-Heft. Die Tarnkappe aus dem Yps-Heft. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Schwarz-blond, da kommen wir gleich noch drauf. Dann gibt es noch die Frage, wie schmeckst du? Ich bin ein bisschen drüber gestolpert. Ich weiß nicht, ich hoffe, dass ich in meinem Leben keinen Kannibalen begegne. Wenn ich das passiv sehe, dann wäre das die Antwort. Wenn ich das als eine aktive Formulierung sehe, dann mit meiner Zunge sehr viel, sehr gerne. Für alle, die den Podcast nur hören und nicht sehen können, ich halte ein Jellybean in meinen Augen, in meinen Händen. Dein auch. Genau, in meinen Augen, vor meinen Augen. Genau, ich schmecke mit meiner Zunge sehr viel, sehr gerne. Wir hatten das schon mit dem Thema Essen. Ja, aber sehr wenig festgelegt auf, ich schmecke sehr viel und unterschiedlich. Ja. Okay. Ja, in den sozialen Medien, weil du schon sagtest, schwarz-blond, Twitter, genau. Bist du als schwarz-blond unterwegs? Ich schreibe das mal alles rein. Genau, schreib das mal rein, dann können wir das später noch ergänzen. Schwarz-blond, auf Facebook bin ich LS Dornholm. Sonstiges. Ja. Einer der beiden Nicknames. Okay. Meistens. Okay. Du bist jetzt auch kein Podcast-Newbie. Ich hatte ja in meinem Vorfeld so ein bisschen mal über dich recherchiert. Du hast ja schon einige Podcasts beigeholfen. Stimmt. Das war ganz interessant auch für mich als Erfahrung, weil ich bin ja so ein bisschen, ja, andere würden Stalker nennen, andere würden sagen, gut recherchiert. Ich hatte das mit deiner Parteivergangenheit ja so gar nicht auf meiner Platte. Echt? Ja, also das war ja so eine Sache, da war ich ein bisschen überrascht und dachte mir so, oh, ups, aha, das ist ja interessant. liegt vielleicht daran, dass ich das Thema sozusagen ausgesessen habe, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Ich hatte heute einen kleinen Flashback. Okay. Obwohl ich ja mit ganz, ganz vielen Leuten aus dem unmittelbaren Umfeld ja eigentlich so zu tun habe, ist es ja für mich sehr interessant gewesen, dass du ja da auch richtig unterwegs warst, sage ich mal. Ja, doch. Ich habe mir die volle Dröhnung gegeben sozusagen. Und auch eine relativ lange und intensive Zeit, wo du das fast ausschließlich gemacht hast. Ja, das stimmt. Ich konnte es immer damit verargumentieren, dass ich ja promoviert habe und promovieren, da kann man immer ziemlich viel machen. Aber ja, das war eine sehr, sehr intensive Zeit. Das war auch, ich habe wahnsinnig viele sehr, sehr spannende Erfahrungen gemacht. Habe viel über Politik gelernt, viel über Menschen gelernt. Genau. Und bedauere eigentlich sehr die Entwicklung dieser Partei mittlerweile. Mhm. Also weil es ist halt einfach, ich habe neulich mit jemandem drüber gesprochen, englischsprachig, und habe es zusammengefasst in they shot themselves in the foot and then in the leg until there were no more feet or no more legs left. Das wäre so meine kurze Zusammenfassung zum Stande dieser Partei, was mir jetzt bestimmt wieder auf Twitter ganz viel Helm einbringen wird, wenn das irgendjemand liest. Oder hört. Ja, aber das ist ja zum Glück oder Gott sei Dank oder schön, dass du wie auch immer. Wie auch immer, genau. Schön ist ja, dass du auch dich für ganz, ganz viele andere Sachen interessierst. Also das Thema ist ja eigentlich so, sag ich mal, eigentlich gegessen. Leider ja. Leider ja. Politik gibt's immer noch. Genau. Die Reste der Partei auch irgendwie noch. Und ja, aber du machst ja in deinem normalen Leben ja auch noch was anderes, außer Promovieren und Politik. Genau, das mit Promovieren habe ich zum Glück fertig. Das schon seit längerem. Das Buch steht in meinem Regal. Genau, und seitdem arbeite ich wieder, wie das viele Menschen tun, die kein anderes Einkommen haben, das ihnen ermöglicht, einfach das Leben zu genießen. Mhm. Obwohl ich meine Arbeit auch mag. Ich habe mich vor einem halben Jahr mittlerweile selbstständig gemacht. Und berate jetzt mit einer Kollegin zusammen größere und kleinere Unternehmen rund um alles, was irgendwie mit Internet zu tun hat. Das heißt, du erklärst anderen Leuten das Internet? Genau, manchen Leuten erkläre ich das Internet. Manchen Leuten, die das Internet voll verstanden haben, erkläre ich so ein bisschen Sachen wie Management und Strategie und Business. Genau, ich versuche so das, was ich davor gemacht habe, beruflich, nämlich einmal lange Zeit der Strategieberatung und dann Digitalagentur, und ich habe ja auch irgendwann mal Wirtschaftsinformatik studiert, also da so ein bisschen einen Austausch herzustellen, das beides zu kombinieren, das klappt ganz gut und macht irgendwie großen Spaß und ist irgendwie eine schöne Freiheit, wenn man das jetzt selbstständig macht. Und was war so der Beweggrund für dich, in die Selbstständigkeit zu gehen? Du hättest ja auch einer zu den, sag ich mal, großen Consulting-Firmen gehen sollen mit den tollen Namen und da erstmal sag ich mal, die Karriereleiter von unten nach oben zu besteigen. Ja, das habe ich so ein bisschen durchgespielt. Ich war jetzt bei keiner von den ganz großen Beratungen, aber ich war bei einer Strategie- und Managementberatung inklusive der Promotionszeit fast 6 Jahre und wollte da aus zwei Gründen mich irgendwie wegentwickeln. Einmal, weil natürlich das Umfeld und die Rahmenbedingungen schon extrem fordernd sind. Du bist eigentlich die ganze Woche unterwegs, du arbeitest so Minimum 60 Stunden. Das war so ein bisschen, da dachte ich auch, das könnte auch irgendwie anders gehen. Und dann wollte ich einfach gerne mich wieder ein bisschen mehr dem Technischen widmen. Und auch wenn ja mittlerweile alle großen Strategie-Management-Beratungen irgendwie eine Digital- oder was auch immer Ausgründung oder ein Spin-off gemacht haben, habe ich nicht das Gefühl, dass sie das Internet so verstehen, wie ich es verstehe. Weiß nicht, ob ich es unbedingt besser verstehe, aber ich habe irgendwie eine andere Perspektive drauf. Und genau, ich wollte einfach da ein bisschen mehr mein Ding machen, als wirklich nur Empfehlsbefänger sein. Und wie kommst du darauf, dass du das vielleicht gegebenenfalls anders verstehst als die anderen großen Management, Medien, Dollar-Internetberatungsfirmen? Mhm. Ich glaube, es hat tatsächlich was so ein bisschen mit dem originär technischen Hintergrund zu tun. Also wenn ich so gucke, wer sich jetzt bei den großen Beratungen, wer dann auf einmal irgendwie Spezialist für Digitalisierung ist, wenn man dann halt ein bisschen googelt. Ich nutze das Wort Stalken in dem Zusammenhang auch gern. Ich weiß aber, dass es viele Leute gibt, die wirklich fies von Stalking betroffen sind. Deswegen. Genau, und dann, wenn man dann sieht, was sie so Jahre davor gemacht haben, ist es so, ja, okay, sie haben jetzt irgendwie ein Smartphone, damit sind sie Digitalexperten. Weiß ich nicht. Ja, es ist, ich kann es schwierig umreißen, aber ich glaube, wenn man einfach auch mal so ein bisschen Backend kennt, wenn man mal ein bisschen selber programmiert hat, wenn man vielleicht auch mal ein bisschen Hardware selber von innen gesehen hat, hat man einen anderen Zugang, der eben vielleicht auch nicht nur darauf abzielt, wie man irgendwie das möglichst gut alles kommerzialisieren kann, sondern ein bisschen mehr auch einen Blick dafür, was denn eigentlich möglich ist, was was spannend sein könnte, was neue Entwicklungen sind, wo man nicht nur irgendwie auf großen Trends reitet. Ja. Also sozusagen der Punkt A, dicht an der Technik dran und B, vorausschauender, wäre das so zu beschreiben? Vorausschauender und auch ein bisschen umfassender. Also eben nicht nur jetzt irgendwie Digitalisierung ist das Ding, mit dem wir irgendwie, okay, ich mach's mal konkreter. Ein ganz gutes Beispiel ist digitales Marketing. Da ist ja so auf Seite von vielen Unternehmen ist so die große Wunschvorstellung, so zu werden wie Amazon mit diesem Predictive Shopping-Thema, das die gemacht haben, zu sagen, okay, wir schicken eigentlich Päckchen los, schon vor wir wissen, dass irgendjemand sie bestellt hat und labeln sie erst irgendwie kurz vor Empfänger. Das eben nicht nur mit Waren zu machen, sondern vor allem mit Werbung und Kundenkommunikation zu sagen, okay, wir kennen unsere Kunden so gut, dass wir ihnen im richtigen Moment auf dem richtigen Kanal schicken wir dem Pete irgendwie die richtige Anzeige, so dass er sofort kauft. Ja, das ist technisch mittlerweile ziemlich gut machbar. Und es gibt wahnsinnig viele Agenturen, die damit ihr Business machen, dass sie solche Projekte verkaufen, solche Umsetzungen machen, aber es gibt ganz wenige, die dann halt auch die Freiheit sich nehmen zu sagen, hey, wollt ihr das denn eigentlich wirklich? Ist das, wie ihr mit euren Kunden umgehen wollt? Was heißt das denn eigentlich langfristig, wenn ihr in so eine Kommunikation geht? Und vor allem, was heißt das, wenn es alle machen? Mhm. Also das ist ja, das funktioniert vielleicht gut, wenn ich irgendwie eine Ad sehe, wo ich mir denke, wow, woher wissen die denn, dass ich jetzt eigentlich gerade nach einem Regenmantel suche? Aber auch die Zeit ist ja schon vorbei. Also mittlerweile jeder, der Facebook nutzt, weiß, wie da irgendwie das Targeting funktioniert. Und deswegen da so ein bisschen nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, wie soll sich das denn eigentlich langfristig entwickeln? Wie wollen wir das? Also eben nicht nur alle Möglichkeiten nutzen, die man hat, sondern so ein bisschen sowohl von der technischen als auch von der sozialen Perspektive zu gucken, was denn wirklich Sinn macht, was da ein guter Ansatz ist. Ich krieg gerade hier vom Clemens Bescheid gesagt, dass wir etwas übersteuern. Ich probiere mal ein bisschen das weniger zu tun. Warte mal, Effekt. Ich kann ja zwei Sachen nicht gleichzeitig tun, das ist ja echt so ein Problem. Ich kann nicht mal zuhören und schreiben gleichzeitig. So, Clemens, ist es jetzt besser für dich? Das tut mir leid, wenn das wirklich jetzt so übersteuert war. Weil in dem Nicecast sieht es mit dem Peak eigentlich recht gut aus und dementsprechend kann ich das halt nicht einschätzen. Und vor allem, weil ich nur das ein Device habe, wo es quasi rausgeht, habe ich jetzt kein Monitor-Device, um das Ganze nochmal zu prüfen. Aber Entschuldigung, ich wollte dich jetzt eigentlich auch gar nicht in deinem Redefluss unterbrechen. Da stellt sich mir eine Frage, und zwar, wenn du sagst, du möchtest gern das langfristiger betrachten, was ist denn dann die Langfristigkeit dabei? Also ich habe erstmal rausgehört, es ist erstmal der Bereich, sich aus der Masse abzuheben, weil irgendwann, wie du schon sagtest, macht das jeder. Heißt langfristig auch nachhaltig? Ich muss ihn gleich googeln, um in die Notes reinzupacken. Ja? Kennst du den XKCD-Cartoon zu Sustainability? Nee. Nein? Nein. Dann müssen wir ihn zuerst angucken. Okay, dann musst du den mal hier reinpasten. Ja, der richtige, ja. Sag mal her. Und sag mal bitte, welche Zeile das ist dann? Ich packe es in die 49. Okay. Okay, jetzt habe ich mal die Grafik aufgemacht. Also, okay. Eigentlich sagt es nur, dass irgendwann alle Kommunikationen, alle Texte nur noch aus dem Wort Nachhaltigkeit bestehen, weil der Begriff so rasant in der Verwendung steigt. Genau, dass wenn die Entwicklung so weitergeht, dann sind 21 in knapp 80 Jahren bestehen alle Sätze nur noch aus dem Wort nachhaltig. Genau, nachhaltig ist immer so ein bisschen, was ist die Frage, was meint man denn jetzt wirklich mit nachhaltig? Ich versuche mal andere Wörter zu finden, um zu umschreiben, was ich glaube, was du meinst. Also wenn es um Sachen geht wie Kommunikation zwischen Konzernen, Unternehmen und ihren Kunden, potenziellen Kundinnen. Unternehmen werden immer irgendwas verkaufen wollen. Cool. Und die Frage ist, wie können sie das erfolgreich tun, ohne ihren Kunden zu sehr auf die Nerven zu gehen. Mhm. Und momentan ist eben der große Trend zu sagen, okay, wir schicken eben keine, es kriegen nicht irgendwie alle die gleiche Anzeige zu sehen, so wie das irgendwie früher mit Fernsehwerbung oder auch immer noch ist und Plakatwerbung, sondern wir individualisieren es so sehr, dass wir dir, Pete, heute die Anzeige für eine Nagelfeile schicken mit der Option, sie sofort liefern zu lassen mit einer Drohne, weil wir wissen, dass dir gerade ein Nagel abgebrochen ist. Das wäre vielleicht heute Nachmittag tatsächlich cool gewesen. Ja. Wenn das aber alle 5 Minuten passiert und du dann eine Anzeige kriegst, so hast du nicht gerade Hunger, guck mal hier, brauchst du nicht gerade Handcreme, guck mal da. Übrigens, du hast einen Fleck auf deinem Shirt, willst du ein neues bestellen? Nein, du hast keinen Fleck auf deinem Shirt. Dann ist das halt einfach auch wieder nur Spam. Ja. Wenn da irgendwie mein Name steht und wenn es vielleicht sogar was ist, was möglicherweise Relevanz hat, hilft es halt nicht, wenn es zu einer Dauerbeschallung auch wird. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, sich zu überlegen, erstmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, was will ich denn eigentlich für einen Kontakt zu Konsumenten, Kunden haben? Bin ich ein Unternehmen, wo das wirklich passt es zu mir? Zu sagen, ich versuche in einen möglichst direkten, eine möglichst direkte Kommunikation zu gehen? Oder bin ich vielleicht halt einfach ein Unternehmen, das Handcreme produziert? Und Handcreme wird auch irgendwie in 10 Jahren noch ein ziemliches Standardprodukt sein, ohne große Individualisierung. Und deswegen bleibe ich vielleicht eher bei klassischer Kommunikation, die halt sagt, okay, hier ist unsere super Handcreme, da sind die und die Sachen sind nicht drin. Wir definieren uns irgendwie vielleicht über ein schickes Design oder über was auch immer, fair gehandelte Zutaten, aber müssen nicht in diese Art der individuellen Kommunikation einsteigen. Oder wenn man halt sagt, okay, wir wollen das aber tun, weil wir sind irgendwie ein Unternehmen, das, keine Ahnung, Babynahrung herstellt und uns ist ganz wichtig, dass alle Leute wirklich wissen, dass wir immer ansprechbar sind und dass wir individuell kommunizieren, dann ist auch wieder die Frage, okay, wie tun wir das denn eigentlich? Weil allein Leute damit zu targetieren, wir wissen irgendwie, du kriegst in 3 Monaten ein Baby, kauf schon mal irgendwas auf Vorrat, ist, wie gesagt, nicht so viel anders wie einfach klassische Werbung, die meistens eher nervt und selten wirklich wirkt. Sondern dann muss ich halt, ja, und ein großer Punkt ist ja, dass ja Unternehmen sich davon versprechen, dass sie über automatisiertes Targeting Mediakosten, also Budgets für Werbung ganz krass senken können. Was halt, glaube ich, ein Trugschluss ist, weil wenn ich wirklich individualisierte Beziehungen aufbauen will, dann heißt es nicht nur, ich schicke dir einen individualisierten Banner, auf dem irgendwie der Name mit draufsteht, sondern da muss ich auch für eine Interaktion da sein und dann brauche ich wieder Leute. Solange wir nicht so hervorragende Programme haben, die menschliche Interaktionen simulieren. Genau, also das ist so, da so ein bisschen die Perspektive aufzumachen, glaube ich, das ist mir ein Anliegen. Okay, das bedeutet aber auch, es war ja mal so ein Hype-Thema. Es gab ja mal diesen Fall, wo Amazon sozusagen wusste, dass du schwanger bist, also nicht du, sondern eine Dame in den USA, bevor sie es selbst wusste. Das ist dann sozusagen jetzt old and bastard. Jetzt geht es praktisch weiter nach dem Motto, deine Bedürfnisse als Kunden abzuholen oder zu erkennen und dann in einer Form, die für dich nicht aufdringlich ist, aber wo du sehr zugänglich dafür bist, sozusagen dann deinen Marketing-Produktfluss sozusagen auf dich wirken zu lassen. Ja. Mit dem Hintergrund, ja, die Firma steht irgendwie, ist für dich da. Also wenn du Rückfragen hast, Probleme und so weiter, hast du auch das Gefühl, dass du direkt jemand hast, den du ansprechen kannst. Ja. Ich finde dieses Amazon-Beispiel total gut, da kann man auch sehr viel noch dran zeigen. Meines Wissens ist es eine leichte Übertreibung, dass die Amazon wusste, dass jemand schwanger ist, vor sich selber wussten. Aber es gab einmal das Beispiel, dass sie einer Teenagerin, glaube ich, Werbung geschickt haben für irgendwie Babysachen und ihr Vater erst danach erfahren hat, dass sie tatsächlich schwanger war. Und es gab dieses Thema, dass Amazon prognostizieren konnte, dass jemand schwanger ist, noch vor der das irgendwo selber verlautbart hat. Also es ist ja so dieses klassische Ding, dass man das eigentlich irgendwie erst so nach ein paar Wochen sagt, wenn es irgendwie wirklich sicher ist. Genau. Aber natürlich kann halt ein kluger Algorithmus aus den Sachen, die schwangere Frauen in der Zeit davor kaufen, auch schon rausfinden, okay, die kauft irgendwie die und die Vitaminpräparate, die kauft irgendwie Essen, das irgendwie ungewöhnlich ist für sie. Ziemlich wahrscheinlich ist sie schwanger. Und dann, was Amazon ja gemacht hat, ist eben diesen Leuten Coupons zu schicken, was in den Staaten immer noch ganz, ganz groß ist. Das stimmt, es war nicht Amazon, es war Target. Target, genau. Ja, ja, stimmt. Sorry, Target. Nur mit Baby- und Schwangersaftsachen. Und erste Reaktion der meisten Leute war, WTF, Target, das geht euch nichts an. Wie creepy seid ihr denn? Was die dann gemacht haben, ist, sie haben den gleichen Leuten Coupons geschickt, die aber so aussahen, als wären sie quasi ganz durchschnittliche, weil sie halt die gemischt haben mit irgendwie normalen Haushaltsprodukten und zwar überdurchschnitt viel Babysachen, aber nicht so, dass die Leute sich ausgecreept gefühlt haben. Mhm. Genau. Ja, kann man machen, funktioniert bestimmt auch. Aber ich glaube, gerade in Deutschland sind wir auch bei diesem, ja, so ein bisschen dieses Datensparsamkeitsthema an dem Punkt, wo eigentlich, ich vermute, die meisten halbwegs aufgeklärten Konsumenten und Konsumentinnen es weniger geil finden. Und ich dann auch eben Unternehmen eher raten würde, zu sagen, okay, ich finde es aus einer technischen Perspektive total spannend, dass es solche Algorithmen gibt. Natürlich. Aber muss man das nutzen? Macht es nicht eigentlich viel mehr Sinn, zu sagen, ich mache irgendein geiles Baby-Bonusprogramm, Welcome-Package, whatever. Mache vielleicht noch irgendwie spannende CSR-Initiativen da drauf, die mich irgendwie für junge Familien besonders attraktiv machen und versuche darüber irgendwie Kunden an mich zu binden. Ja. Ich musste gerade mal ganz unhäuflich hier in meinen Laptop reingucken, weil Clemens immer sagt, dass ich noch etwas schnarre. probiere ich ja eigentlich immer, das zu vermeiden. Ich probiere immer gerne, meinen Gesprächspartner immer anzugucken beim Reden. Habe ich mal so als Höflichkeit gelernt. Das ist auch absolut vorbildlich. Aber wir versuchen auch nebenbei Notes zu machen. Ich versuche gerade dieses Targeting zu finden. Ich habe gerade auch probiert, genau, aber ich war gerade mit dem Sound hier beschäftigt. Ich hoffe, dass es jetzt etwas angenehmer ist. Clemens sagte, es schnarrt etwas bei mir, wo ich das jetzt hier probiert habe nachzusteuern. Komischerweise ist es ja so, dass wir gemeinsam über den gleichen Output aus dem Mischpult reingehen in Nicecast rein und dann in die Welt. Und auf dem Mischpult und Co. sind wir beide eigentlich ganz gut ausgepegelt. Ich glaube, das hat irgendwas hier mit dem Nicecast zu tun. Da hatte ich schon mal Probleme. Aber gut, anderes Thema. Wollte ganz kurz um einen technischen Einwand hier mal, das ist alles mit diesem Internet, das ist echt halt. Also ich wünsche mir so eine Software-Kabel rein und dann Audio raus. Aber das ist ja alles noch total Voodoo und Magie und leider funktioniert das noch nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle. Okay. Haben wir eigentlich schon mal erwähnt, wie eigentlich deine Firma heißt? Noch gar nicht, gell? Wir müssen, glaube ich, können wir mal fallen lassen. Meine Firma heißt Don Consulting. Ich fand den Namen total klasse. wie bist du drauf gekommen? Ich muss mir, glaube ich, noch irgendwann so einen großen Gründungsmythos überlegen. Ja, musst du, definitiv. Aber dann darf ich jetzt natürlich auch nicht die wahre Geschichte erzählen. Erzähl mir die Geschichte, die ich hören möchte. Spältig. Weil es ja zielgruppengerecht. Ja, ja. Und nachhaltig. Nachhaltig auch noch. Es ist eigentlich relativ banal. Ich habe irgendwie nach meinem letzten Job, den ich dann relativ kurzfristig an den Nagel gehängt habe, überlegt, was mache ich denn? Und irgendwann war dieser Name in meinem Kopf und dann habe ich die URL registriert und haben mir ein paar Leute gesagt, es klingt eher, als möchtest du einen Aussteigerclub für Berater machen. Ein cooler Ansatz, ja. So ja. Eine Selbsthilfegruppe. So. Genau. Ich war bei McKinsey 5 Jahre. Genau, also wenn es mit der Firma nicht klappt, dann habe ich eine gute Weiterverwendung für die URL. Genau, ja, nee, das ist der Unmythos. Aber das ist ja auch eine Message, oder? Getting things done ist ja auch... Ja, ist auch total. Also, weil das ist ja auch, mal gucken, wie lange ich dem selber gerecht werden kann. Aber das ist, was mich tatsächlich auch oft gestört hat in den anderen Kontexten, in denen ich gearbeitet habe, dass es natürlich, du immer in so einem latenten Konflikt stehst, wie du willst natürlich dem Kunden möglichst schnell irgendwie tolle Ergebnisse liefern. Aber andererseits, wenn du halt alle Ergebnisse abgeliefert hast, dann ist das Projekt vorbei und du wirst nicht mehr bezahlt. Ganz genau. Das heißt, du willst eigentlich immer nachverkaufen, du willst Probleme noch ein bisschen größer machen. Ja, und hat mir irgendwie nur so zum gewissen Grad Spaß gemacht, weil klar, aus vielen Fragestellungen geben sich andere Fragestellungen, dann gibt's irgendwie nochmal mehr zu tun, aber das so künstlich zu machen und immer nur so auf Nachverkaufen, wie das im Beratersprech heißt, und Projekt verlängern, ja. Es ist ja sozusagen in dieser Branche die Droge. Man hängt ja an diesem Tropf sozusagen. Ich sag schon viel zu oft sozusagen. Ich wurde schon total drauf. So to say. Ja, ich habe auch einfach zu lange für eine amerikanische Firma gearbeitet. Da musst du mich einfach mal ermahnen, wenn ich das sage. Also Maha macht das immer ganz gut mit dem geheimen Handzeichen. jetzt musst du mal diese Rolle einnehmen. Genau, das bedeutet ja, dass man an diesem Tropf hängt und dadurch ja, wie du schon sagtest, aus wenn man Probleme noch intensiver anspricht, werden vielleicht auch Probleme, die vorher klein oder gar nicht da waren, auf einmal zu großen und präsenten Problemen. Und dementsprechend natürlich dann gerne auch seine, ja, hat ja auch Leute, die in Lohn und Brot ja, stehen. Genau. Die müssen ja auch am Ende des Monats ja bezahlt werden. Und dementsprechend ist es halt dann doch teilweise in dieser Branche, ich sag teilweise auch Sippschaft, ja so, dass ja viele dann genau darauf aus sind. Die probieren natürlich erstmal, dir ein gutes Gefühl zu geben. So die 80% sind relativ schnell erreicht. Und dann, wenn es sozusagen interessant wird, die letzten 20%, da hängt es dann sozusagen am Tropf. Ja? Und dann dauert das und dann muss noch das gemacht werden und das. Und dann ist es so Sachen, dass, ich kenne es ja auch, bin ja sozusagen am Receiving End. Die Firmen, in denen ich bis dato beschäftigt war, haben natürlich auch in unterschiedlichen Bereichen Consulting angenommen. Und dann stehst du natürlich da und denkst dann, ja, stimmt eigentlich. Und dann bist du da irgendwie in diesem Loch gefangen. Ja. Darum hat, glaube ich, auch die Branche nicht unbedingt so einen guten Ruf, oder? Stimmt. Also so klassische Beratungsbranche ist ja so auch mal kritisch. Ich glaube auch, dass es gibt da wahnsinnig viele, die irgendwie super gute Jobs machen und die wahnsinnig smart sind und ja, glaube ich, schon auch einen positiven Beitrag leisten. Ja, aber jetzt kann ich halt selber entscheiden, welche Projekte ich mache und welche ich nicht mache. Und noch habe ich nicht so viele Mitarbeiter, dass ich dringend überall Geld verdienen muss, sondern ich kann es mir auch leisten zu sagen, ganz ehrlich, ich glaube, das braucht ihr nicht. Mhm. Und das ist eine sehr mutige Aussage, weil die Leute kommen ja meistens auf dich zu, weil sie das Gefühl haben, sie brauchen Hilfe. Und dann sich hinzustellen, zu sagen, guter Mann, eigentlich brauchen sie mich nicht, denken sie mal drüber nach, oder gute Frau. Ja, das Spannende ist ja, dass man sich mit solchen Sachen meistens noch beliebter macht. dann hat man vielleicht irgendwie gerade kein Projekt, aber das nächste Mal, wenn irgendwas ist, dann stehen die wieder auf der Matte, weil die wissen, dass sie irgendwie zumindest da ehrlich beraten werden. Ja, ich habe da auch ein paar gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ja mal für ein Jahr mal in Holland gearbeitet oder für eine holländische Firma. Hm. Die auch aus dem Beratungsumfeld kommt für strategische Einkaufsberatung, also Sourcing. Und dem seine Art, auch vielleicht auch der holländischen Art geschuldet, war einfach, der hat ja nicht probiert, seine Dienstleistungen, sage ich mal, zu verkaufen oder anzubieten, sondern der hat einfach dich informiert im Gespräch, wie er die Situation sieht, was er gegebenenfalls machen würde und dann einem die Entscheidung sozusagen offen gelassen und da auch teilweise auch gesagt, nee, also das schaffst du selbst, jetzt kneif mal den Arschbacken zusammen und durch, gell? Ja. Und das hat ihm auch letzten Endes oder langfristig gesehen definitiv zu dem gemacht, was er heute ist, weil er halt einfach nicht dieses Power-Selling machen wollte, ja, und überall mit rein. Ja, vom Power-Selling über deine Firma kommen wir jetzt ich habe schon das Thema gehabt, Arschbacken zusammenkneifen, von Arschbacken auf Kuchen backen. Ich fahre hier gerade schon wieder über mein Kabel drüber. Das ist alles noch hier. Ich sage, das mit diesem Kabel ist auch noch ein ungelöstes Problem. Naja, viele Sachen haben wir ja schon abgeschafft. Ja, das muss auch richtig besser werden. Das wird irgendwann besser. Ich glaube ganz fest dran. Ja, wir wollten eigentlich heute über das Thema Frauen und Technik sprechen. Jetzt merke ich ja schon, ja, ich prüfe optisch, visuell, ja, du bist eine Frau. Definitiv. kann ich bestätigen. Würde mich auch selbst als solche identifizieren. Und hast ja auch was mit Technik studiert, wie du schon sagtest, gell? Wirtschaftsinformatik, glaube ich, gell? Also, auf Diplom sogar noch. Auf Diplom noch. Ich finde ja, Wirtschaftsinformatik sind ja für mich so nicht Fisch und nicht Fleisch. Hm? Ich bin ja da so, bin ja bestimmt kein voreingenommener Mensch, aber da denke ich mir immer so, mal gucken, was dabei herumkommt. Warst du eher so der BWLer oder hast du gedacht, du machst auch irgendwas mit Informatik hier? Ich habe das in Hamburg studiert. Da war das tatsächlich ziemlich genau 50-50. Mhm. Wir hatten, glaube ich, genau zwei Vorlesungen, die nur für WI-INFs und WI-INGs waren. Mhm. Alles andere haben wir entweder bei den Informatikern oder bei den BWLern gemacht. Und ja, wir kamen uns auch selber mal so vor. Bei den BWLern waren wir immer die Nerds. Und bei den Informatikern waren wir irgendwie verschrien als irgendwie die Juppies und die ja nicht wirklich Ahnung haben. Ja, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch so ein bisschen so, aber um es positiv zu formulieren, habe ich zumindest daraus ein großes Verständnis für beide Welten mitgenommen und finde es für mich total bereichernd zu wissen, okay, ich kann nachvollziehen, wie Entwickler an Sachen rangehen, wie die denken. Ich spreche deren Sprache in weiten Teilen. Und das Gleiche gilt halt auch für die BWL/Management-Business-Welt. Ja, genau. In meiner Welt, ich muss es mal so bildlich beschreiben, es ist so sozusagen, ich habe schon wieder sozusagen gesagt, siehst du, lass mich nicht in der Hand. Finde ich total schlimm von dir. Es ist für mich so BWL, ist so die Generation Burberry Schal und Informatik sozusagen das ThinkPad. Für mich ist dann so Wirtschaftsinformatik so die Menschen mit Burberry Schal und dem ThinkPad unterm Arm mit irgendeiner Linux-Distribution drauf. Hatte weder noch. Ich hatte, glaube ich, die allerlängste Zeit meines Studiums ein schwarzes MacBook. iBook hieß nicht, war das iBook? Ich glaube, es war ein iBook. Ich bin sehr traurig, dass Apple nie wieder schwarze Laptops gemacht hat. Ich habe nie in meinem Leben einen Burberry-Schal besessen. Aber ja, es war schon so ein, ich habe mich auch bei beiden nie so ganz zugehörig gefühlt. Was wahrscheinlich, also vielleicht wollte ich das auch in großen Teilen gar nicht, aber es wurde einem schon auch immer so schön untergehalten. Also bei den Informatikern wurde ich ganz oft gefragt, als ich da irgendwie in den Gängen unterwegs war, ob ich mich verlaufen hätte. Warum? Naja, weil ich bin ja irgendwie eine Frau und hatte jetzt auch irgendwie selten ein Linux-T-Shirt an. Ja, ich vermute, dass das der Grund war. Okay. Kein Linux-T-Shirt. Vielleicht sah ich auch extrem hilflos und desorientiert aus. Ich weiß auch möglich. Auf diesem langen Flur. Aber da gibt es ja, glaube ich, wenn du jetzt die klassischen Informatik-Nerds dir anguckst, da gibt es auch mehr, die ist noch mehr verpeilt und desisolinierter auf solchen. Vielleicht sah ich nicht verpeilt genug aus. Das wäre natürlich möglich. Ich denke, oh mein Gott, das ist bestimmt hier irgendwie, die ist wichtig. Ja, nee, wichtig war ich nicht, aber ja, genau. Ja, und dementsprechend bist du schon dann nach deinem Studium sozusagen dann schon irgendwie zur Technik gekommen, wenn du sagst, du hast mal so ein PC. Nee, eigentlich bin ich, das Studium hat mich eher von der Technik weggetrieben. Wirklich? Ja, definitiv. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, weil ich irgendwie mir gedacht habe, klingt gut, klingt nach einer guten Mischung, immer so ein bisschen was von allem. Mhm. Und war aber, also meine Technikbegeisterung war, glaube ich, vor dem Studium deutlich größer als während und direkt nach dem Studium. Ich habe irgendwie für den klassischen Nerd relativ spät, aber so im Zeitstrahl meines Lebens relativ früh angefangen, mich mit irgendwie Rechnern zu befassen und nicht nur dann mir irgendwann Nächte in irgendwelchen Chats um die Ohren zu schlagen, sondern auch so ein bisschen mir Webentwicklung so ein bisschen beizubringen. So, ja, wann war das so jetzt zeitmäßig? War das Generation 386er oder war das schon Pentium 75? So dich zwei irgendwie also, einzuordnen. Der erste Rechner, glaube ich, den ich mir selber gekauft habe, war, glaube ich, sogar schon Intel Duo Core. Das, also, das war relativ spät, das war so Pi mal Daumen 98. Also. Okay. Her. Also schon kurz vorm Dotcom-Boom sozusagen. Genau. Internet war schon erfunden. Internet war schon lange erfunden, genau. Man hatte schon DSL und kein Dial-Up mehr? Nee, ich hatte noch Dial-Up. Ich hatte sogar, also ich glaube, mein erstes Modem war noch 14.4. Mhm. Das wurde meine Eltern natürlich. Mhm. Aber das lag daran, weil in Dachau die Uhrzeit oder die Zeit langsam. Wie gesagt, in Dachau habe ich nur 2 Tage gelebt. Da gab es noch kein Internet, zumindest nicht in Dachau. Das war schon München alles wieder. Mhm. Genau, dann gab es irgendwann relativ schnell ISDN, weil irgendwie alle genervt waren davon, dass ich immer die Telefonleitung blockiert habe. Mhm. Genau, und dann habe ich habe auch in so einem kleinen, oder damals eher kleinen Medien-Startup irgendwie dann im IT-Support irgendwie waren, es war einer meiner ersten Schülerjobs, irgendwie Rechner zusammenschrauben und irgendwie Druckerprinter einrichten und so ein Quatsch. Genau, und hatte da irgendwie großen Spaß dran. Eins meiner Highlights war, als ich zu meinem 17. Geburtstag meinen ersten CD-Brenner gekriegt habe. Wow. Und noch morgens den mit Fingernägeln damals in meinen Tower reingeschraubt habe. Wie mit Fingernägeln damals. Achso, du hast deinen Fingernagel genutzt, um zu schrauben? Genau. Voll die Hackerin. Genau, wenn du es so sagst. Genau, und dann dachte ich mir irgendwie, Wirtschaftsinformatik klingt ja ganz gut. Und dann habe ich aber eben, weil Diplomstudium, die ersten 2 Jahre mit theoretischer Analysis, nee, diskreter, es ist spät, ich hatte Wein, diese Mathe-Sachen, die ich mittlerweile verdrängt habe, verbracht, formelle Logik, Automatentheorie, ja, war nicht so sexy. Irgendjemand hat das mal durchgespielt und meinte, man könnte dieses Grundstudium bestehen, ohne sich an den Rechner zu setzen. Oh, ich hab Programmieren gelernt. Das war ganz aufregend. Meine ersten Programmiersprachen in der Uni waren Prolog und Scheme. Das Prolog-Buch, mit dem wir das gelernt haben, war so alt wie ich. Das war aber auch das neueste Buch, das zumindest in der Uni dazu gab. Mhm. Sie haben versucht, es uns irgendwie gut zu verkaufen mit irgendwie, die NASA hat auch in Scheme programmiert. Und die Klausuren haben wir auf Papier geschrieben. Echt? Ja, yep, so war das damals, vorm Krieg. Genau. Auf Totenbaum. Genau, auf Totenbaum. Wir durften radieren mit Bleistift, um so ein bisschen Trial and Error zu simulieren. Und wie machst du Einrückungen da? Na, musst du halt sauber mit der Hand schreiben. Ne? Okay. Lineal durfte man wahrscheinlich auch mitnehmen. Genau, deswegen, das hat mich alles, das war, hat meine Begeisterung so ein bisschen gedämpft. Ich glaube, es kam auch dazu, dass ich so ein bisschen, zumindest im Informatikumfeld, immer mehr das Gefühl gekriegt habe, dass ich halt nur nicht so dem totalen Stereotyp entspreche. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, dann mache ich halt erstmal hier irgendwie das mit diesem Business-BWL-Kram. Mhm. Genau, bin dann in Beratung, fand es auch super spannend, weil es irgendwie ganz viel Abwechslung war und auch da wieder von allem ein bisschen. Und dann kam aber so der Punkt, wo ich gedacht habe, so irgendwie hätte ich doch gerne mal wieder ein bisschen mehr mit Technik und Internet und digital zu tun. Ja, und dann habe ich das halt gemacht. Zwischendrin hatte ich ja so lange als quasi Ersatzdroge die Piratenpartei, wo es ja zumindest auch schon ein ziemlich nerdiges und sehr technikaffines Umfeld gab. Genau, und als das irgendwann nicht mehr war, habe ich gedacht, so, muss ich jetzt irgendwie anders wieder in mein Leben integrieren. Okay, und ist mir schon ja aufgefallen, du sagtest Frauen und Technik, als du diese Szene hattest auf diesem Flur mit diesem Informatiker, wo dann das Bild dieses Menschen, den du da begegnest, gar nicht in die Welt passte von ihm. Wie kommt das? Naja, das kommt daher, wo alle Stereotype herkommen, über der menschlichen Neigung zu mustern und Muster herzustellen und deswegen zu verallgemeinern. Und wenn man halt ein gesellschaftlich und auch über Jahrzehnte hinweg geprägtes Bild hat von irgendwie Informatikern und Hackern, die tendenziell männlich sind, dann provoziert man natürlich, wenn man jetzt vom Äußeren sehr schnell als weiblich identifizierbar ist, da erstmal so eine Irritation und so den das Fragezeichen, ob das denn jetzt zusammenpasst. Warum soll das nicht zusammenpassen? Also ich meine, da gibt's ganz, ich kann jetzt, könnte jetzt eine versucht von dir die Antwort liefern, aber ich glaube eher, wir sollten eher mal überlegen, warum das auch, also wie es zu dieser Reaktion kommt. Mhm. Da wollte ich drauf, noch drauf hin, ja. Ganz genau, das dachte ich mir. Es ist so ein bisschen wie, wenn ich, irgendwann ein Sushi-Restaurant sehe und da aber hinter der Theke nur Menschen stehen, die für mich eher nach Osteuropa aussehen oder vielleicht auch nach Skandinavien, dann ist meine erste Reaktion auch, weiß nicht so genau, ob die das mit dem Sushi können. Was auch in dem Fall natürlich irgendwie ein Stereotyp ist, aber wahrscheinlich kann man auch statistisch zeigen, dass Japaner besser im Sushi zubereiten sind als der durchschnittliche Schwede. Von daher hat das irgendeinen Hintergrund. Und dann kommt wieder das große Problem mit Korrelation und Kausalität. Mhm. Die Kausalität ist bei den Japanern und dem Sushi noch eher da. Und wenn wir jetzt über Frauen und Technik reden, machen wir aus einer Korrelation eine Kausalität, nämlich dass wir denken, weil die allermeisten Programmierer, Entwickler, IT-Menschen, die wir kennen, sehen halt irgendwie aus wie der junge Bill Gates. Von dem wir auch wissen, dass er keine Frau ist. Und daraus, aus dieser Korrelation, leiten wir dann ab, es muss also irgendeinen Zusammenhang geben. Wenn jemand nicht männlich ist, dann kann er auch nicht so gut in Technik sein. Und der Schritt ist aber halt der falsche. Genau. Das ist total interessant, weil viele Leute, du sagst schon, diesen Stereotyp-Modus denken. Ich glaube, ich bin da auch wieder zu viel Hacker, wo ich dann überlege so, ey, cool, bleib mal bei deinem Beispiel, ein Schwede im Sushi-Laden, ey, es wird niemals ein Schwede im Sushi-Laden aufmachen oder der hat es extrem drauf. Ja, ich weiß genau, worauf du raus willst und ich glaube, leider sind wir da wahrscheinlich oft mit uns selber zu optimistisch und zu wohlwollend. Weil ja, wenn es ein Schwede wäre, ja, wenn ich einen Pizza-Döner-Sushi-Laden sehe, ist ja meine erste Überlegung nicht, wow, da ist jemand totaler Meisterküche, Koch und kann irgendwie alles, sondern es ist so, oh, nee, lieber nicht das Sushi essen. Ja, also ich glaube, dass da ganz viele Leute zumindest sich so ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen und die irgendwie nicht totale Misanthropen sind, da einen wohlwollenden Ansatz haben. Nichtsdestotrotz sind wir halt alle auch von Stereotypen besessen und sie wurzeln tiefer, als wir das gerne wahr hätten. Definitiv, weil von unserem Gehirn und von unserer Wahrnehmung her ist es halt genauso. Wir probieren natürlich, um alle Eindrücke, die wir sozusagen aufnehmen, die werden ja extrem gefiltert. Ja. Und dieses Verpacken von Stereotypen hilft uns, sehr schnell komplexe Dinge einfach als simple Dinge zu verstehen. Genau. Wie dein Beispiel schon sagtest, Sushi-Laden, erwartest du ein Japaner. Pizzeria, erwartest du jetzt gerade keinen Pakistani, der noch Döner und Fischbrötchen verkauft, sozusagen. Ja? Das ist halt genau der Punkt. Aber in einer Welt wie heute ist ja auch diese Diversität ja eigentlich auch eine sehr, sehr hohe. Und wir haben heutzutage auch keine Ahnung, was das zum Beispiel, mache ich das jetzt fest? Ich sage mal zum Beispiel Asiaten, die extrem gut Deutsch kochen können. Absolut. Also die, was weiß ich, dann der besten Haxen in dem Wirtshaus machen, was du dir vorstellen kannst. Gell? Durchaus möglich und denkbar. Genau, und ich glaube, es ist halt dieses Ding Korrelation, Kausalität. Und ja, diese Muster und Stereotypen sind ja auch teilweise wichtig und sie erleichtern uns ja das Denken auch. Und wenn ich mich jetzt an jeder Ampel fragen müsste, ist die Ampel gerade wirklich grün oder hat sie vielleicht einen Fehler und zeigt deswegen gerade grün an? Oder eine andere Funktion? Genau, würde ich wahrscheinlich schon im Laufe eines Tages leicht irre. Mhm. Aber genau, das ist halt das, die große Herausforderung, sich bewusst zu machen, welche Muster sinnvoll sind und welche vielleicht zu hinterfragen sind. Genau. Und dieses Muster ist genau das, was du erlebt hattest. Du wirst auf dem Flur komisch angeguckt von einem Informatiker, der bedenkt, oh mein Gott, eine junge, attraktive, intelligente, hübsche Dame. Hast du jetzt gesagt? Danke. Natürlich. Charmant. Und keine Lügen davor. Junge Dame auf dem Flur, das muss irgendwie, warum ist sie nicht bei den Medizinern oder bei der Ausbildung für Lehramt oder Lehrkräfte oder sonst irgendwas, gell? Weil das passt halt genau nicht in diesen, in dieses Bild mit rein. Dennoch sind ja Frauen eigentlich ich bin jetzt auch zu wenig Wissenschaftler, um das jetzt genau zu belegen, aber ich weiß, dass wie der weibliche Kopf funktioniert. Das klingt schon mal sehr komisch, oder? Grundsätzlich ziemlich genauso wie ein männlicher. Genau, aber dennoch in verschiedenen Hirnbereichen, gerade Thema Multitasking, ja, ob das jetzt besser oder schlechter ist, ganz, in der Ausprägung ganz anders, aber von der Grundfunktion, Dinge parallel zu machen, parallel zu verstehen und parallel auch zu bearbeiten, ja eigentlich für die Informatik eine sehr, sehr hilfreiche Sache. Und darum, ich muss jetzt gleich eine Studie raussuchen, google ich gleich nochmal, gibt es da auch verschiedene wissenschaftliche Erhebungen, wo man sagt, eigentlich vom, wie der Kopf funktioniert oder mit der Ausprägung, wie der Kopf eigentlich unterwegs ist, wären eigentlich Frauen die besseren Programmiererinnen. Ich bin auch bei solchen Verallgemeinerungen ein bisschen kritisch, weil ich mir dann halt auch ganz schnell die Frage stelle, okay, ja, es gibt Studien, die sagen, dass Frauen besser multitasken, andere, genau, ja. Aber tun sie das, weil sie damit geboren werden oder tun sie das, weil sie dazu erzogen werden oder auch dazu sozialisiert werden? Erziehung ist ja nicht nur das, was wir im Elternhaus erleben, dazu sozialisiert werden, auf mehrere Sachen gleichzeitig zu achten, weil sie irgendwie darauf, nicht nur darauf achten, dass sie irgendwie, wenn sie selber spielen, Spaß haben, sondern auch immer gucken, wie es den anderen geht. Genau. Also inwiefern ist es antrainiert oder nicht und deswegen inwiefern könnten auch Jungs unter ähnlichen Bedingungen genauso guten Multitaskern werden. Da ich alles das nicht abschließend weiß und mein Wissensstand aus der Neurobiologie und aus der frühkindlichen Soziologie etc. Ist, dass es dazu keine abschließende Meinung gibt oder keine abschließende Erkenntnis. Meinung gibt es mit Sicherheit ganz viele. Mhm. Habe ich immer den Standpunkt, ich klammere das aus, wofür jetzt irgendwie Frauen oder Männer möglicherweise besser geeignet sind. Ich sage einfach mal, grundsätzlich haben sie über die Breite aller Menschen hinweg die gleichen Voraussetzungen, Fähigkeiten und es gibt ja auch genug Männer, die keine Ahnung von Technik haben. Ja. Mein Freund kann keine Löcher in die Wand bohren. Mhm. Das ist eine gute Eigenschaft. Ja. Genau, deswegen versuche ich immer da irgendwie grundsätzlich erstmal davon auszugehen, dass alle alles gleich gut können, wenn sie wollen. Oder ja. Du hast also absolut auch recht mit der natürlich für frühkindlichen Bildung, beziehungsweise mit der kompletten, mit den Einflüssen, die du halt als junger Mensch erlebst, von deinem Umfeld, von deinen Eltern, von deinen Freunden, entwickeln sich natürlich dann solche Eigenschaften stärker. Ja? Und jetzt gucken wir mal uns die klassische Werbung an für Dinge, die was mit Technik zu tun haben. Ist es ja zum größten Teil auch abgebildet halt Jungs, Männer. Also jetzt machen wir so ein Gedankenexperiment mal für unsere Zuhörer. Stellt euch mal einen Hacker vor. So, dann kommt jeden, um jetzt nicht drüber nachzudenken, ist der Mensch, der Mann mit dem Kapuzenpulli an seinem Laptop, der da irgendwie in der gekrümmten Haltung ist und da auf seinem Laptop rumhackt, sozusagen. Es wird keiner auf die Idee kommen, dass Ada Lovelace. Genau. Das ist nicht die erste Assoziation. Genau. Das ist halt irgendwie, wie du schon sagtest, halt irgendwie eine weibliche Person ist, die halt irgendwie auch in einer bequemen Haltung, vielleicht unter Umständen sogar gut gekleidet, mit dem Bein überschlagen sozusagen das Laptop drauf hat und eigentlich das Gleiche gerade tut. Gell? Ja, oder dass unter dem Kapuzenpulli kurze blaue Haare stecken, die trotzdem einem Menschen gehören, die sich als Frau identifiziert. Genau, oder keins von beiden. Auch das. Was halt auch in der Szene ja unter Umständen ja auch Menschen gibt, oder auch nicht nur in der Szene, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Szenen, die sich gar nicht so festlegen wollen, was für ein Geschlecht sie sind. Finde ich total großartig. Da bin ich immer total froh zu sehen, also aus meiner Perspektive, ist zum Beispiel auch die ganze Trans-Thematik eine, die in der Hacker-Szene oft auf mehr Offenheit stößt als Frauen, die, ich sage mal, einem sehr weiblichen Stereotyp entsprechen, die mit ihren Fähigkeiten zu akzeptieren. Das ist so, also ich glaube, grundsätzlich ist, auch wenn ich jetzt hier genau den gleichen Fehler mache und die Hacker und die Nerd pauschalisiere, gibt es eine größere Offenheit für alles, was irgendwie von der Norm abweicht, als das, was einer anderen Norm entspricht. Habe ich mich zu abstrakt ausgedrückt? Nee, gar nicht. Ich habe nur gerade drüber nachgedacht und das hat jetzt gerade einfach die Sekunde bei mir gedauert. Das, ja, absolut korrekt. Ja. Es ist ja auch in dieser Szene, in der Community, also Szene finde ich immer so ein hartes Wort. Das ist eigentlich eine Community. Ist eigentlich, das finde ich eigentlich das geeignete Wort zu finden für die geeignete Szene. Ist eigentlich viel, viel geschickter, weil natürlich die Menschen haben halt eine gewisse Offenheit. Also kann ich ja auch wieder aus den Prinzipien vom CCC sprechen. Das ist halt egal, woher du kommst, wie du aussiehst, was für eine Religion du verfolgst, was für ein Geschlecht du hast, ob du überhaupt eins hast. Es ist völlig egal, was du bist, sondern es zählt im Prinzip, was du kannst oder was du anderen Leuten mitteilen willst oder was du selbst lernen willst. Das heißt, man guckt halt in dieser Subkultur, die vielleicht noch nicht so in der gesellschaftlichen mit angekommen ist wie andere Subkulturen, ist man schon in dieser Subkultur so offen, wie es in manchen Kulturen, die in der gesellschaftlichen mit angekommen sind, noch gar nicht der Fall ist. Stimmt, absolut. Und auch vielleicht dadurch geschuldet, da man sich auch mehr definiert über die Technik. Jetzt in irgendeiner Form, ob das jetzt Programmiertechnik ist oder Hardware oder Software oder was auch immer, ist halt der Definitionsschwerpunkt wenn es Hardware ist, auf ein Objekt oder auf Software oder wie auch immer gelegt. Das heißt, dass dann andere Formen gar nicht so in den Mittelpunkt rücken oder in so ein Problemfeld rücken. Also ist ja egal, ob jetzt das jemand lötet, der, keine Ahnung, ein Asiate ist oder ein Japaner oder Vietnamese oder ein Osteuropäer oder ein Skandinavier, das ist halt völlig egal. Es zählt halt letzten Endes das, was er dann tut. Ja, ja, jein. Ich finde großartig, dass gerade der CCC das so explizit postuliert. Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, dass es sich ein paar Leute hinter diesen Statuten quasi versteckt, zu sagen, aber da steht doch, wir diskriminieren nicht. Und deswegen kann ich auch gar nicht diskriminieren. Das ist natürlich Quatsch. Nee, also, das ist völlig ein Quatsch, genau. Richtig. Also, und gerade im CCC, es gibt da durchaus auch sehr hochrangige Menschen, die sich immer wieder in ihren eigenen Äußerungen sehr stark in Konflikt zu diesen Statuten bringen, denen aber selten offen, zumindest innerhalb des CCC, offen widersprochen wird und auch wenig wirklich reflektiert wird. Also es war ein Kommentar, den ich nach Fiona's Talk gemacht habe, dass ich es total großartig finde, dass sie auch auf dem Camp, was ja eine offizielle CCC-Veranstaltung ist, diesen Talk macht. Aber ich halt auch extrem wichtig finde, nicht nur zu sagen, okay, was wollen wir denn machen, wie könnten wir es machen, sondern auch eben gerade von Hackern erwartet zu gucken, wo sind denn eigentlich die Bugs, was ist denn schiefgelaufen oder was läuft schief und wie können wir es fixen. Also nicht nur so ein Ziel zu setzen und so einen Anspruch zu haben, sondern halt auch ganz konkret zu gucken, okay, wo verkacken wir denn teilweise vielleicht auch? Oder ja, das ist natürlich, also das ist das Schmerzhaftere, weil da muss man sich vielleicht auch selber eingestehen, dass man irgendwie nicht immer unfehlbar ist und nicht selber zu seinen Ansprüchen gerecht wird. Aber nur so funktioniert es halt. Also weil es ist halt, wenn ich irgendwie ein Stück Software irgendwie schreibe oder irgendwie ein Stück Hardware zusammenschraube, ich werde ziemlich unwahrscheinlich beim perfekten Ergebnis landen, wenn ich mir anfangs eine perfekte Vision setze und dann darauf hinarbeite und einfach so lange mache, bis ich vielleicht irgendwie durch Glück dieses Teil habe, sondern ich habe ein iteratives Vorgehen. Ich fange an, es funktioniert nicht so, wie ich das will. Ich gucke, warum funktioniert es nicht? Und dann mache ich weiter und dann lerne ich aus den Fehlern. Und dieses aus den Fehlern lernen, oder vielleicht sind nicht unbedingt Fehler, oder aus den Defiziten und Bugs und was auch immer, das fehlt mir ein bisschen. Und da erlebe ich definitiv nicht alle, aber manche aus der Community ein bisschen wenig kritikfähig. Das ist richtig. Ja, klar, viele haben auch dieser Umgang mit der Kritik beziehungsweise mit Zweifeln an ihrer Arbeit das nie gelernt. Es gibt viele Leute, die sind in dem, was sie tun, sehr, sehr gut, halten auch da eine ganz gewisse Weile auch ein hohes Perfektionslevel. Also die machen dann keine Fehler. Und irgendwann, wenn dann doch was passiert, ein Fehler, dann stehen sie das erste Mal vor dieser Situation. Genau. Mit dem sie vorher gar nicht gerechnet haben, weil vorher war halt ideale Welt. Ja? Und wie du schon sagtest, viele müssen auch damit lernen, damit umzugehen. Und das ist für die auch ein schwieriger Prozess. Ja, und es wird ja noch mal schwieriger dadurch, dass es eben nicht darum geht, dass ich mich neben dich setze und sage, guck mal, da hast du irgendwie eine Klammer vergessen in dem Code, sondern ich kritisiere dein Handeln als Mensch und damit fühlen sich halt ganz viele Menschen immer gleich persönlich angegriffen. Und es ist ein totaler Drahtseilakt, jemandem zu sagen, hey, das war gerade kein cooler Kommentar und das nicht gleich zur Konfrontation zu machen, weil auch, also es ist einmal schwierig, wenn man das kommuniziert, dir zu sagen, hey, der Kommentar war nicht cool, aber es heißt nicht, dass du Kacke bist. Und es ist halt auch schwierig, das für sich selber so zu parsen, zu sagen, okay, da kritisiert jemand mein Handeln, das heißt aber nicht, dass er jetzt mich als Person ankackt und in Grund und Boden was auch immer will. Ja, es gibt mit Sicherheit auch viele Menschen, die sehr harsch Kritik äußern, da wird es dann noch schwieriger, aber ja, das ist so, das Interface, das nicht immer ganz ideal funktioniert. Ja, das ist auf jeden Fall so. Wir waren jetzt, sind gekommen vom Thema Kritisieren und Frauen, die dann sozusagen drauf aufmerksam machen und das gegebenenfalls, also nicht nur gegebenenfalls, sondern darauf hinweisen, dass es da, wie du schon sagtest, eigentlich Bugs im System gibt und dass es, wie man ja auch sieht an Fionas Talk, auch wohl in der Community das gebraucht wird, weil es gibt eigentlich da zu wenig, also Bewegung ist jetzt vielleicht falsch, das falsche Wort, aber man erinnert vielleicht daran zu wenig. Also meine ganz persönliche Meinung, ich fand Fionas Talk sehr, sehr gut. Sie hat aber jetzt nichts Neues erzählt. Also es war jetzt nichts drin, wo ich sagen würde, stimmt, das haben wir vorher noch nie gehört. Sondern sie stellte auch die Situation dar, wie sie gerade ist, um auch den Leuten vielleicht bewusst zu machen, die das komplett falsch einschätzen oder die da gar nicht, ich sag mal, Situation Awareness, was ist denn das deutsche Wort dafür? Situationsbewusstsein. Genau. das nicht haben. Und darum wünsche ich mir eigentlich, dass Leute, die vielleicht das nicht als primären Talk gesehen haben, weil sie vielleicht das Problem noch gar nicht auf der Platte haben, sich auch das mal angucken und sagen, hey, denk mal drüber nach. Ja. Man merkt auch, ich sage immer, das ist für mich ist es eigentlich fast selbstverständlich, weil ich sehe es auch aus einem ganz anderen Aspekt. Gibt es mehr wie dich, gibt es mehr wie mich? Also jetzt einfach so halt männlicher Hacker und weibliche Hexe sozusagen, gell? Sieht man ja auch auf dem Camp. Es gibt ja dann Family Village, weil genau das passiert ist. Ja. Und dementsprechend auch da das andere Geschlecht sozusagen, ich habe schon wieder sozusagen gesagt. Mit einer Strichliste. Genau, bitte. Dann ja auch mehr und mehr mit der Community geprägt wird und dann kommen wir da schließlich wieder der Kreis, frühkindliche Bildung. Absolut. Also das ist genau das Thema. Ich kann mir eigentlich nichts Cooleres vorstellen, als wenn du so einen kleinen Stopper hast und nimmst dann mit aufs Camp, Und dann lernt er löten. Dann lernt er löten, ja. Oder lernt halt, dass man auch, keine Ahnung, mit Computer Kunst machen kann. Oder dass man auch sich seinen eigenen Eisenbahn bauen kann und nicht nur immer auf die Dienstleistung sozusagen zurückgreifen muss. Oder dass man halt, dass coole Hacker auch bereit sind, Wissen weiterzugeben und Wissen preiszugeben und dass denen im Prinzip egal ist, ob du irgendwie 7 bist oder 77, ja, sondern wenn du halt interessiert für das Thema bist, genau, die ich halt an die Hand nehmen und dir das zeigen, was sie da tun. Genau. Nee, und genau dafür fand ich Fiona's Tag auch total großartig. Also ich meine, ich habe ja mich in meiner Doktorarbeit unter anderem mit Gender Studies auseinandergesetzt, deswegen ja, ich habe da jetzt auch nichts Neues gelernt, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Genau. Weil, ja, also wenn ich irgendwie, auch wenn ich jemandem Coden beibringen will, dann wird es auch für die nächsten Hunderttausende von Jahren noch irgendwie Leute geben, die irgendwie die absoluten Einsteiger, was auch immer, Intros machen und Leuten zeigen, wie sie ein Hello World produzieren. Mhm. Und ja, wenn ich mich dann irgendwann in so einen Kurs reinsetze, lerne ich vielleicht auch nichts mehr Neues. Das heißt aber nicht, dass diese Kurse nicht wichtig sind. Die sind extrem wichtig. Ich brauche halt so ein Onboarding. Und dafür fand ich, wie gesagt, ihren Talk total großartig, weil sie hat so die wesentlichen Baustellen zusammengefasst. Dieses Stereotypenthema, Selbstreflexion, eine Kultur zu schaffen, die halt wirklich von der ich nicht nur denke, dass sie für alle passt, sondern der ich mich halt auch rückversichere, so, hey, ist das irgendwie so hier cool für dich und irgendwie vielleicht auch mal kurz drüber nachdenke. Ich habe mich vorhin ein bisschen geärgert, das war ein absolut unnerdiger Zusammenhang, aber ich war auf ein halbberufliches Get-Together eingeladen und es gab halt nur Bier. Und jetzt stehe ich halt nicht so auf Bier, sondern trinke lieber Wein. Kann ich absolut sagen. Und es gibt aber halt auch Menschen, die vielleicht auch einfach keinen Alkohol trinken. Ich denke so, hey, denk doch mal irgendwie so einen Funken mit. Mhm. Genau, das hat Fiona aufgegriffen und sie hat irgendwie coole Initiativen gezeigt, die da irgendwie mittlerweile schon ganz viel machen. Also angefangen natürlich mit den Chaos-Partinnen, aber eben auch Race Girls, die Cats. Sie hat einen kurzen Schwenk gemacht zu dem Thema Sozialisierung. Mhm. Was sie auch aufgegriffen hat, was ich super wichtig finde und was so ein bisschen immer so ein tricky Punkt ist, ist, dass weibliche Menschen tendenziell deutlich selbstkritischer sind. Mhm. Auch da, ich finde die Frage müßig, ob das jetzt irgendwie angeboren oder anerzogen ist. Es ist tendenziell so. Und damit umzugehen, also ist auch wieder so ein bisschen eine Drahtseilwanderung, aber ja, Trial and Error. Und Error heißt ja nicht irgendwie gleich immer Fail, sondern Error heißt, nächstes Mal wird besser. Gerade Leute, die vielleicht in so einem Umfeld auch neu sind oder die in einem Thema neu sind, zu ermutigen, zu sagen, hey, das läuft bei dir total cool und mach das weiter, das passt. Auch wenn du vielleicht von dir selber nicht denkst, dass du irgendwie der größte Hacker der Welt bist, weil du irgendwie, weiß ich nicht, 3 Zeilen Code fabrizieren kannst. Und aber auf der anderen Seite, und das ist dann halt eben, das ist die Gratwanderung, eben nicht in so ein Mansplaining zu verfallen. Was für ein Planning? Mansplaining. Okay. Genau, gibt es bestimmt auch einen tollen Link dazu. Also das ist, das war, hatte ich tatsächlich auch im Studium in diesem Moment, wo ich gedacht habe, sag mal, geht's noch, wo eine meiner wenigen Kommilitoninnen eine Frage gestellt hat, irgendwie zu einem Stück Hardware. Und die Frage war sehr konkret und sehr detailliert und es war ein komplexeres Problem. Und tatsächlich irgendwie der erste Kommentar, der kam, schalt doch mal aus und wieder an. Ich denke, ganz ehrlich, also das kannst du irgendwie deinem Großvater sagen, wenn der dich fragt, warum sein Computer gerade nicht geht. Und ja, vielleicht war das auch totaler Zufall, aber dass gerade diese Kommilitonin diese Antwort gekriegt hat, die so ein bisschen suggeriert, sie wüsste nicht so ganz genau, was sie da tut, ist halt irgendwie doof. Mhm. Ja, und also so, wie gesagt, so diese Gratwanderung zwischen irgendwie empowern, wofür es auch keine so schöne deutsche Übersetzung gibt, und eben nicht mansplainen, sondern Du hast gerade mal gesprochen über die Inhalte des Talks und Fiona, und ich wollte noch mal auf 2 Punkte eingehen. Die Chaos-Partinnen. Das ist ja auch eine hervorragende Institution, sage ich mal, die da geschaffen wurde. Vielleicht muss man den einen oder anderen Zuhörer noch mal ganz kurz erklären, was das ist. Wir haben es erstmal in den Shownotes drin. Ich erkläre es mal so ein bisschen aus meiner Brille. Bin ja jetzt echt schon zu lange in diesem Verein. Auf wie vielen Kongressen warst du schon? Mein erster Kongress, also, oh Gott, was überlegen. 21C3, genau. Ist mein erster gewesen. Und da ging es mir ähnlich. Da hätte ich mir die Chaos-Partinnen oder Chaos-Paten eigentlich gewünscht. Ich erkläre das mal so, wie ich das sehe. Es geht ja jedem so, muss man ganz klar sagen. Wenn du jetzt wir fangen ganz vorne an. Du bist der Adam und Eva. Genau, bei Adam und Eva. Es gibt auch einen kleinen Peter. Ich habe neulich gelernt, aber es passt so ein bisschen. Erzähl. Adam ist, diese Adam und Eva-Geschichte wurde erst zu einer Mann-Frau-Geschichte, als irgendwelche Menschen Adam als Männernamen übersetzt haben. Und Adam ist im Hebräischen. Ja, ursprünglich Hebräischen, ich glaube auch in ganz vielen Arabisch, also ursprünglichen Sprachen aus der Gegend, einfach ein Wort für Mensch. Mhm. Genau. Genau. Situation A. Situation Uno. Listen and repeat. Es gibt da so einen kleinen Hacker, der nennt sich Peter, der sitzt in seinem Keller und ist total computerbegeistert und denkt sich, ey, total cool, was ich hier alles machen kann und so weiter. Fühlt sich da echt irgendwie in manchen Themen sehr fit und denkt sich jetzt, ey, da gibt's irgendwie diesen krassen Verein, der heißt irgendwie CCC, Chaos Computer Club, und da hört man und liest nur in der Presse, dass da total die krassen Leute sind, die über abgefahrene Themen referieren und Workshops anbieten. Und dann denkt sich der kleine Peter, denkt sich so, boah, ey, kann ich da überhaupt hin? Was sind das für Leute? Bin ich da gut genug? Stellt man sich die Frage. Passe ich da dazu? Werde ich da überhaupt wahrgenommen, akzeptiert? Kann ich mich da überhaupt äußern? Oder sind da die Leute so drauf, dass sie mich dann gleich mundtot machen? Und daher hätte ich mir eigentlich damals schon gewünscht, dass es diese Chaos-Paten oder Chaos-Patinnen gibt, wo du halt sozusagen, sag ich schon wieder sozusagen, verdammt. Aber es fällt dir selber auch mehr auf als allen anderen. Das stimmt. Aber es ist ja dann auch selektive Wahrnehmung. Und wo du dann da bist und denkst, okay, jetzt nimmt dich wirklich jemand an die Hand und führt dich mal durch den Kongress. Vielleicht die klassische Iteration wäre gewesen, ich bin irgendwie der coole kleine Peter, der in seinem Keller sitzt, vor seinem Computer und die coolen Sachen macht, dass ich dann irgendwann den Schritt wage, in einen Hackerspace, Chaos-Treff, Erfa zu gehen und da sozusagen meine Gleichgesinnten finde und dann damit den Einstieg schaffe und dass die mich dann an die Hand nehmen und sagen, ey cool, wir machen hier eine Gruppe Reisen zum Kongress, hast du eigentlich Bock mitzugehen? Ja. Da kennst du schon ein paar Leute aus dem lokalen Chaos und bist dann auf dem Kongress und da hast du auch Ansprechpartner und kannst halt mit Leuten da irgendwie abhängen und dir Sachen angucken. Aber nicht jeder hat ja diese Möglichkeit. Ja. Du sagtest schon, in Klein-Dachau gibt es, glaube ich, keinen Erfa oder Chaos. Nochmal korrigieren. In Dachau, selbst wenn es damals einen gegeben hätte, ich war irgendwie 3 Tage alt, noch ein bisschen zu jung, um selber irgendwas zu hacken. Frühkindliche Bildung. Wenn es da sozusagen ein Hackerspace gegeben hätte, dann wäre es vielleicht der erste Anlaufpunkt gewesen. Und aber auch da wieder das Bild, jetzt stelle ich mir vor, ich wäre eine Frau und da gibt es einen Hackerspace und da sehe ich eigentlich nur die ganzen langhaarigen Nerds da rumlungern. Wahrscheinlich, wenn alles ganz großartig läuft, noch irgendwann ein großes Foto von irgendeinem Pin-Up irgendwo hängen haben. Genau, richtig. Und die ganze Zeit hier nur über Pornoseiten und irgendwelche Webcams mit irgendwelchen nackischen Frauen unterhalten. Ist es dann als Frau bestimmt nicht sehr einladend, da mal vorbeizugucken und zu sagen, hey, ich bin total die coole Frau und jetzt seid ihr mal ein bisschen entspannter und mach mal bitte den Pin-Up-Kalender da mal weg. Wo ist eigentlich der Pin-Up-Kalender von Leonardo DiCaprio? Ist mir jetzt nur so spontan eingefallen. Ich möchte jetzt auch hier meinen eigenen Platz haben und warum habt ihr eigentlich auch keine Stickmaschine? Weil ich kann total die coolen Stickmaschinenprogramme schreiben und kann eigentlich noch die Stickmaschine noch modifizieren, dass sie eigentlich 3-mal so schnell läuft und 5-mal so gut. Ist schwierig in diesem klassischen Bild. Und dementsprechend werden unter Umständen verschenken wir auch da extrem viel Potenzial, weil genau diese Menschen nicht den Zugang zu uns haben. Also zu uns ist ja wiederum die Community, jetzt nicht CCC, sondern allgemein diese die Community. Und darum ist es mit diesen Chaos-Partien total klasse, weil du kannst halt genau als kleiner, eingeschüchterter Peter, der halt zurückhaltend, menschenscheu und introvertiert ist, hast du dann einen Ansprechpartner, der dich wirklich an die Hand nimmt, im wahrsten Sinne des Wortes, und sagt, ey, guck mal hier, das sind eigentlich die coolen Hacker, die du eigentlich nur aus Film und Fernsehen kennst und aus den Berichterstattungen. Das sind auch Menschen wie du und ich, auch nicht alle super, also vom Niveau her oder von ihrem Können her, nicht alle Ultra-Leaked-Hexors, sondern auch Normalos. Ja, absolut. Und auch gerade mit zunehmend der Öffnung der Themen auf dem Kongress locken wir auch genau, oder was heißt locken? Das klingt auch doof. Sprechen wir auch diese Zielgruppen an, die vielleicht nicht unbedingt hundertprozentige Lead-Hacksers sind. Ich bin jetzt mal ganz böse und sage auch Wirtschaftsinformatikerinnen, ja? Die jetzt nicht genau mit einem Lötkolben umgehen können. Ey, löten kann ich besser als coden mittlerweile, glaube ich. Und die also C++ super Programmierer. Hast du mal schweißen gelernt? Echt? Mhm. Elektroschweißen. Cool. Weiß ich nicht, ob es noch könnte, aber ja. Nee, ich finde auch nicht, ich glaube, dieses Projekt hat eine doppelte Wirkung. Einmal durch das, was sie ja tatsächlich machen, also einfach auch als wirklich Partner da zur Verfügung zu stehen. Aber es hat natürlich auch eine in Anführungsstrichen PR-Wirkung. Also ja, allein dadurch, dass es solche Projekte gibt, wird der Kongress für viele Leute zu einem attraktiveren Event, weil es eben ein bisschen das Image offener macht. Also selbst, ich kann mir vorstellen, dass die Existenz der Chaos-Partin dafür sorgt, dass ein diverseres Publikum zum Kongress kommt, die vielleicht gar nicht dann unbedingt den Service, das Angebot der Partin in Anspruch nehmen, aber sich durch die Existenz dieses Angebots in ihrer Entscheidung zum Kongress zu fahren bestätigt fühlen. Genau. Ich wünsche mir das auch nicht nur auf dem Kongress, sondern auch in der Community. Wir bleiben mal bei dem Beispiel Hackerspaces, Chaos-Treffs und so weiter. Da ist ja genau das Thema. Ich sage mal so eine typische Situation. Du bist irgendwie der Nerd, ob gar jetzt männlich oder weiblich. Das Nerd. Bist jetzt an dem offenen Dienstag, Donnerstag, Montag, was auch immer, an deiner lokalen RV-Chaos-Treff-Hackerspace, klopfst da an dieser Tür an und guckst da rein, dann siehst du erstmal, irgendwie machen alle Leute irgendwas. Und dann gibt es ganz häufig Situationen, dass einfach keiner hochguckt. Oder das, man hat dich wahrgenommen, du bist anwesend, dann stehst du da mit deinem Laptop unterm Arm und denkst dir, und nun? Wenn du jetzt gerade nicht gerade der anderen Kontext. Genau. Also, ja. Dann hast du halt genau die Situation, wo du dann da stehst und denkst dann, was passiert jetzt? Und ich glaube, viele Leute haben vor dieser Situation Angst. Oder total. Oder wollen nicht in diese Situation kommen. Wollen auf Teufel kommen. Vielleicht gibt es diese Situation gar nicht, aber allein die Möglichkeit, dass es sie vielleicht geben könnte, hält wahrscheinlich ganz viele davon ab. Ja. Genau. Und dann stehst du halt da. Vielleicht bist du jetzt vom Typ Mensch ja nicht der Extrovertierte, wo du halt sagen kannst, setz dich irgendwo zu, sagst, hallo, ich bin der Peter, wer bist du denn? Und dann das vielleicht das große Glück noch hast, dass du da neben dir gerade einen Nerd sitzen hast, der seinen Kopf erhebt und vielleicht auch nicht ganz so introvertiert ist und sagt, hallo Peter, ich bin die Laura. Und in dies, also als Bild. Und wie geht's denn? Was machst du? Genau. Und genau. Soll ich dir mal zeigen, wo es Klo ist? Genau, richtig. Und hier gibt es auch Mate. Genau. Da Mate rein, da Mate raus. Genau, Workflow. Und dementsprechend halt du in diese Situation reinkommst. Und ich muss leider Gottes feststellen, diese Situation gibt es sehr häufig. Ich mache das ja, vielleicht auch im Rahmen meiner Tätigkeit innerhalb des CCCs, dass ich ja genau diese Chaos-Treffs und RFAs ja besuche. Und nicht jeder kennt mich, das ist ja auch ganz schön. Und ich dann halt genau die Situation auch provoziere und da irgendwo reinklopfe und sage, hallo. Und dann gibt's ab und zu mal Hallo zurück und auch ab und zu gibt's auch gar nichts zurück. Und dann kann ich die Situation sehr, sehr gut nachvollziehen. Also ich habe jetzt mit der Situation kein Problem, weil ich das weiß und da gezielt jetzt damit umgehe. Aber ich stelle mir jetzt gerade halt eine Frau vor, die in die Situation reinkommt, das ist dann eigentlich, drehst du dich rum, machst die Tür zu und sagst, netter Versuch. Genau. Ich lerne doch lieber strecken. Oder betonieren. Jetzt nicht im Stereotypen zu denken. Genau. Ja, und darum ist halt genau das, also diese Chaos-Patinnen, ich finde es auch total klasse, dass das eigentlich auch eine feminine Form des Wortes ist, dass die genau diese Leute an die Hand nehmen. Und ich wünsche mir eigentlich, dass es in allen Communities, jetzt nicht nur über die Community, die wir gerade sprechen, über die Technik-Community im weitesten Sinne, es da Menschen gibt, die sich genau zu sowas berufen fühlen oder sowas innerhalb des lokalen Hackerspaces, Airfast Chaos-Treffs, was auch immer, you name it, einfach da genau das tun, diesen Job, dieser Chaos-Paten und Paten und Patinnen einnehmen und sagen, hey, hallo, schön, dass du da bist, ja. Ich bin der und der, ich zeig dir mal, wo es hier die Mate gibt. Genau, also ich glaube, es gibt tatsächlich viele Leute, die selber auch für die quasi die Situation da zu sitzen und dann Hallo sagen zu müssen, fast genau stressig ist, wie da zu stehen und zu warten. Ja. Deswegen, man kann es irgendwie auch nicht von allen verlangen. Aber ganz einfache Sachen sind ja sowas irgendwie, dann schreibe ich halt irgendwie groß hin, irgendwie jeden Donnerstag um 6 ist irgendwie Tag der offenen Tür und es ist jemand da, der dich am Eingang abholt und mit dir einmal eine Runde läuft. Genau. So Sachen, das kann ich ja irgendwie organisieren. Ja, und sowas funktioniert ja auch mal ganz gut. Tag der offenen Tür, in welcher auch immer Form, ist ja ein erprobtes, gut getestetes System. Ja. Ja. Genau, das sind, ich glaube, es sind halt so, gerade in diesem Beispiel, du hast jetzt gerade das Funktion, also das Problem und die Lösung funktioniert auch absolut geschlechterunabhängig. Ja. Und ich glaube, es gibt ganz viele so kleine Modifikationen, die halt gerade auch diese Community ein bisschen offener machen. Und ganz oft sind es überhaupt gar nicht die irgendwie mega großen Lösungen und weiß ich nicht, sondern sind irgendwie so kleine Tweaks. Und deswegen kann man die einfach mal machen und kann man halt irgendwie auch nicht so, ja, es ist, man muss das Problem nicht so riesig machen, sondern man kann, es gibt so viele pragmatische Ansätze, mit denen man schon ein ganz gutes Stück weiterkommt. Und was wären welche für dich, wenn du sagst, es gibt ganz kleine Tweaks? Was ist denn so erfolgversprechend? Also jetzt so im konkreten Fall irgendwie Hackerspaces, RV etc. Genau. Zu sagen, hey, überlegt euch doch irgendwie, dass ihr, weiß nicht, ob es einmal die Woche Sinn macht oder im Monat oder sonst was, irgendwo hinschreibt, okay, ihr macht halt irgendwie eine offene Neulings, was auch immer, Runde, wo irgendwie jeder kommen kann, der eben nicht einfach nur aufschlagen will und dann vielleicht vor verschlossenen Gesichtern sitzt. Mhm. Ich finde tatsächlich Sprache auch ein ganz wichtiges Thema. Also Hacker, also so englische Lehnwörter sind ja immer noch so ein bisschen nicht ganz so extrem, aber wenn halt immer nur von Programmierern geredet wird, dann fühle ich mich halt schon mal nicht so ganz mitgemeint. Mhm. Ich finde, da ist der CCC mittlerweile ziemlich gut, das irgendwie ganz gut auszubalancieren. Aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer noch ganz viele, für die alles, was auch nur nach geschlechtergerechter Sprache irgendwie riecht, die da irgendwie sofort Schreikrämpfe kriegen. Und das ist halt auch, wenn man sagt, okay, jetzt reg dich mal ab. Also ich meine, was machen wir denn mit Code? Code ist also egal welche Programmiersprache, wir modifizieren Sprache und Grammatik ganz krass für andere Zwecke. Warum sollen wir das in der gesprochenen Sprache, in der geschriebenen nicht auch manchmal machen, wenn es halt irgendwie Sinn macht? Und es gibt halt irgendwie genug Studien, dass nicht nur ich so denke, dass ich vielleicht mit irgendwie Programmierer und Entwickler und Teamleiter und was auch immer nicht so sehr mitgemeint bin, sondern dass es durchaus mehreren Menschen so geht. Also warum kann man nicht so ein paar Modifikationen da machen, um es einfacher zu machen? Ich finde gerade bei großen Veranstaltungen wie irgendeinem Kongress oder auch dem Camp extrem wichtig zu sehen, wer wie repräsentiert. Und das fand ich beim Camp total großartig. Ich meine, Fiona hat ja nicht nur diesen tollen Talk gemacht, sondern auch die Opening und Closing mitgemacht und halt zu sagen, okay, da steht halt jemand vorne, der jetzt ja, der wirklich auch zeigt, wie divers der Kongress ist. Und ich finde es da total fair enough. Ich versteige mich jetzt mal zu der Annahme, dass der CCC nicht unbedingt über die gesamte Mitgliederbasis geschlechterparitätisch ist. Vage Vermutung. Aber halt zu sagen, okay, wir haben trotzdem den Anspruch, dass irgendwie vielleicht trotzdem ein großer Anteil der Talks oder der offiziellen oder halboffiziellen Veranstaltungen von nicht weißen Männern gemacht wird, weil wir eben dafür pushen wollen, dass wir mehr Diversität haben. Das ist was mir auch, wo man halt einfach Leute nochmal extra auffordern kann, weil da haben wir dieses Thema, dass irgendwie oder es gibt mehr Typen, die sich irgendwie für die Retter des Universums halten, die unbedingt überall ihre Sachen erzählen müssen, auch wenn sie vielleicht dann doch gar nicht so genial sind. Und dieses Phänomen trifft man seltener bei selbstidentifizierten Frauen. Und deswegen ist es halt auch ganz gut, einfach irgendwie mal zu sagen, so hey, willst du nicht einen Talk machen? Mhm. Ich finde, du kennst dich mit dem Thema super gut aus oder ich finde, du kannst das total gut erklären. Mach doch mal, um eben aktiv diese Diversität auch ein bisschen herzustellen und nicht nur zu sagen, naja, kamen aber nur Einreichungen von Männern. Genau. Also auch gezielt auf Leute drauf zuzugehen und die zu ermutigen. Toll. Ermutigen ist auch ein gutes Stichwort. Du sagtest so, was kann ich denn so in der Praxis tun? Fiona sagt es auch in ihrem Beispiel, was man so tun kann. Ich finde auch diese Community, die halt eigentlich schon in dem Gedanken her schon sehr männerlastig ist, einfach zu sagen, ey, mach doch einfach mal einen Frauentag. Ja. Einfach mal einmal im Monat Tag drauf in Tür, wie du schon sagtest, diesmal speziell mit Frauenausrichtung. Und viele haben ja auch so eine Hemmung, was mache ich da mit denen, was mache ich mit denen anders, was muss ich mit denen anders machen? Ich empfehle den Leuten immer eigentlich, mit denen gar nichts anders zu machen. Ganz genau. Einfach das Gleiche zu machen, wie sie mit jedem anderen auch machen würden, weil ich glaube, es kommt, wichtig ist, dass du das Zeichen setzt, dass du offen bist auch fürs weibliche Geschlecht. Und häufig erledigt sich das Problem eh von selbst, weil wenn sich sozusagen, wenn du die Plattform bietest, dass sich da auch Frauen treffen können, und sei es bloß an diesem Termin, entsteht ja schon eine Vernetzung und dementsprechend Selbstorganisation. Genau, Selbstorganisation. Ja. Und darum ist es ja auch Chaos, weil wir nicht zentral organisieren, das organisiert sich irgendwie von selbst. Genau. Und man bieten ja nur die Plattform. Genauso sind ja auch unsere Veranstaltungen gemacht. Wir bieten halt irgendwie, ich betreibe jetzt einfach mal auf dem Camp, wir bieten halt ein Stück Acker und Strom und Internet und der Rest entsteht von selbst. Genau. Also natürlich nicht ganz so einfach, aber so ist eigentlich der prinzipielle Gedanke daran gewesen. Und dementsprechend hilft einfach dieser kleine Tweak, also es ist wirklich sehr null Aufwand, einfach zu sagen, hey, Girls Night. Hm? Ganz genau. Und ich muss ja niemanden ausschließen. Ich würde, wenn es irgendwie Hexen gibt, dann würde ich irgendwie die fragen, was sie davon halten. Genau. Weil irgendjemand irgendwas vorzuschreiben, macht auch immer. Aber klar, genau so, einfach mal ausprobieren. Das ist ja auch, dieses Ganze, alles, was, wenn es irgendwie um Geschlecht geht, ist irgendwie in vielen Diskussionen irgendwie so ein vermiemtes Thema. Mhm. Und das finde ich eigentlich total schade, weil so dieser Grund Herangehensweise von irgendwie Sachen auszuprobieren und zu testen und zu modifizieren halt total widerspricht. Das ist so ein, man macht so, man baut so ein riesiges Problem auf und tut so, als könnte man es eh nicht lösen. Ja. Und hätte auch ja überhaupt gar nichts damit zu tun, vielleicht im schlimmsten Fall, anstatt einfach mal zu sagen so, okay, wir probieren halt jetzt mal und vielleicht stellt sich raus, irgendwie ein Frauenabend irgendwie wird irgendwie von den Mädels im, weiß ich nicht, in der Stadt als totale Kackscheiße wahrgenommen, dann machen wir ihn halt nicht mehr, sondern dann fragen wir halt, ja, was gibt's irgendwie eine bessere Idee? Ja, also so dieses, ich glaube, ich würde grundsätzlich für einen ein bisschen wieder unverkrampfteren Umgang mit dem Thema plädieren. Ich kenne die Situation, wo dann Diskussionen anfangen auf Mailinglisten oder in Plänen, wo sie sagen, wir machen jetzt einen Frauenabend, aber wir haben gar keine Frauentoilette. Aber ich sage, Leute, es gibt so ein Symbol, entweder machst du es weg von der Toilette oder es gibt halt so zwischen diesem männlichen Symbol gibt es auch noch ein weibliches, klebst du drauf und dann musst halt einfach mal drauf achten, wenn da jemand Weibliches auf der Toilette ist, dass man vielleicht nicht gerade reinläuft mit und so weiter. Also das. Ja, es ist ja grundsätzlich, habe ich gehört, dass es auch Männer gibt, die nicht bepinkelte Klobrillen favorisieren. Also, genau. Und manche machen da aus diesem gar kein Problem eigentlich vor das Riesenproblem, weil sie denken, sie müssten sich jetzt irgendwie speziell auf Frauen einstellen und keine Ahnung, Tampons bereitlegen und Taschentücher. Genau, weil wir weinen nämlich den ganzen Tag. Jedes Mal, wenn irgendwas schief geht, fangen wir an. Genau, und ist unser Boot überhaupt High Heel geeignet? Gell? Und dann rechnen sie aus, was die Punktlast wäre von Frauen, wenn sie jetzt solche Gegend laufen und ob die Kabel unten drunter beschädigt werden. Nein, nein. Und selbst wenn ich habe gehört, man kann Kabel kaufen. Genau, oder High Heels ausziehen sogar. Das geht auch, ja. Ja, genau. Ja, also das ist, denke ich, ja, genau. Einfach mal machen. Und auch, was so, gerade glaube ich auch, was den Umgang anbelangt, ich kenne keine Frau, die noch nie in ihrem Leben das Wort Porno gehört hat. Mhm. Und ja, ich mache durchaus auch meinen Mund auf, wenn ich das Gefühl habe, irgendjemand macht einen sexistischen Kack-Kommentar oder irgendwas anderes Diskriminierendes. Aber das heißt ja auch nicht mehr, also es gibt ja so dieses Ding so irgendwie, ja, und Frauen, dann haben wir keinen Spaß mehr, dann können wir keine Witze mehr machen. Ey, ja, Entschuldigung, als ob irgendwie es irgendwie ein spaßbefreites Geschlecht gibt. Also erstens glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, dass es da auch einen großen Toleranzspielraum gibt. Es gibt mit Sicherheit viele Witze, von denen man sagen könnte, sie sind irgendwie grenzwertig, klischeebeladen oder sexistisch. Aber deswegen wird man dann nicht sofort von allen Frauen verprügeln, weiß ich nicht. Und außerdem gibt es extrem viele Witze und Sprüche und Humor, der nicht diskriminierend ist. Auch das ist so ein Feld, wo ich sagen muss, ja, nur weil jetzt irgendwo Frauen zugegen sind, heißt es nicht, dass es irgendwie einen Maulkorb gibt. Wenn man nichts mehr sagen kann, weil alles, was man im Kopf hat, totale diskriminierende Scheiße ist, dann, glaube ich, hat man andere Probleme. Ja. Dann sollte man sowieso mal über seinen Humor nachdenken. Ja, aber die Anwesenheit von in irgendeiner Perspektive Menschen, die nicht der komplett eigenen Identität entsprechen, heißt nicht, dass man sein Verhalten komplett umkrempeln muss von 0 auf 100. Also, ja, das ist so ein, das ist nicht so ein Riesenproblem. Nee, ich glaube, das Thema ist einfach, dass sich die wenigsten Leute damit beschäftigt haben. Also, ja, ganz klar. Oder dann wieder in dieses Nerdtum verfallen, sich mit dem Thema zu viel beschäftigt. Genau, die, weißt du, alle. Ja, und vor allem natürlich gerne erstmal im stillen Kämmerchen vor man mit irgendjemanden, der vielleicht irgendwie eine Frau kennt oder möglicherweise eine ist, mal gesprochen hat. Genau. Ja, genau. Aber erstmal 27 Strategien und Theorien verfasst. Genau. Und immer noch das Gefühl hat, man hat noch den vorletzten Fall vergessen. Und erst wenn die Version perfekt ist, sozusagen, dann mit der großen Offenbarung kommt und sagt, wir machen jetzt einen Frauenabend und ich habe schon alle Möglichkeiten evaluiert, die da passieren können. Und dann funktioniert auch bei Software immer total gut. Genau. Also volles. Bloß nicht zwischendrin testen, auf gar keinen Fall. Bloß nicht. Und volles Feature-Set bis zum Schluss sozusagen. Ja? Und dann dastehen und sagen, so, wir müssen jetzt aber das und das und das und das und das und das und das und das und das und das und außerdem noch das und das machen. Dann wird auch die Bereitschaft sein, in der Community das mitzutragen, auch eher so, oh nee, lass mal besser gut sein. Genau. Ja, das und ich glaube, was wir jetzt auch noch gar nicht beleuchtet haben, ist, dass es ja nicht nur um ein, in Anführungsstrichen, defizitäres Thema geht. Also es geht ja nicht nur darum, wie kann man irgendwie die Community, den Kongress, Hackspaces ein bisschen freundlicher, offener, diverser machen, sondern es geht ja auch darum, wie kann denn die Community von Leuten, die vielleicht ein bisschen anderes Mindset haben oder eine andere Lebenserfahrung einfach profitieren, ganz krass. Und ja, ich glaube, das sieht man beim bei Chaos-Veranstaltungen schon immer total gut, dass umso unterschiedlichere Menschen da zusammenkommen, umso geilere Projekte entstehen. Definitiv. Sowohl in Technik als auch in den Kunstsachen, als auch in irgendwie Events, die organisiert werden. Ja, und Geschlecht ist ein Charakteristikum, das die das Leben von den allermeisten von uns ganz stark prägt. Mal besser, mal schlechter. Und es ist auf jeden Fall was, was eben ja nochmal ein bisschen mehr Andersartigkeit und damit auch mehr Chaos reinbringt. Und das, genau, ich glaube, das ist noch auch noch so ein Punkt, einfach das nicht nur als quasi Problem zu sehen, sondern da auch tatsächlich mal zu sehen, was denn eigentlich da alles Cooles bei rumkommen könnte. Da ist auf jeden Fall die Diversität auf jeden Fall feierlich, weil wir wollen sie in anderen Sachen ja auch haben. Meistens halt sehr stark auf Technik fixiert, selten halt gesellschaftlich. Ja. Ich glaube, dass Religion und also Religion, Herkunft, Sprache einfacher für die Nerds, bleiben wir ganz klar bei der männlichen Form, zu verstehen ist, wie auf einmal eine Frau oder ein anderes Geschlecht sozusagen mit reinnimmt. Weil das ist irgendwie für viele zu viel. Ja, und ich glaube, es ist zu viel, es ist zu nah dran. Religion ist immer noch was ich irgendwie annehmen und theoretisch auch wieder ablegen kann. Ja. Geschlecht ist halt was, das kann ich mir nicht aussuchen. Und es gibt auch oft so Diskussionen, wo man das Gefühl hat, okay, jemand fühlt sich durch die Tatsache, dass er ein Geschlecht hat, zum Experten für Geschlechterthemen. Auch dieser Zusammenhang ist ein bisschen schwierig, aber es ist was extrem Identitäres. Und deswegen darüber zu reflektieren, ist heißt halt so einen gewissen Grad, sich auch so ein bisschen sich mit sich selber auseinanderzusetzen und vor allem halt zu der weltbewegenden Erkenntnis zu kommen, dass nicht alle Menschen die Welt genauso oder aus den gleichen Augen sehen wie man selbst. Ja, also ich kann dir nur recht geben, also völlig klar. Das ist, wie du schon sagtest, das ist halt irgendwie, was eher, ich wollte jetzt sagen, hervorsteht, aber ist, glaube ich, den Zusammenhang auch etwas vielleicht misszuverstehen. Och. Doppeldeutigkeiten, ich glaube, es ist spät genug. Das ist, ja, vielleicht schließen wir da so ein bisschen einen Bogen zu dem, womit du angefangen hast mit diesem Multitasking-Thema. Es ist definitiv so, dass pauschaliert wieder Frauen eher dazu neigen, sich in andere reinzuversetzen und vielleicht auch oft ein bisschen empathischer sind und deswegen vielleicht eher nachvollziehen können. Plus dazu kommt natürlich eine nicht ganz unerhebliche Tatsache, dass das Männliche in unserer Gesellschaft halt oft noch als die Norm gesehen wird. Ja. Genau, und es ist halt aber umgekehrt nicht ganz so viele männliche Wesen gibt, die mal wirklich sich überlegen, okay, wie ist das denn jetzt eigentlich? Also so im Großen und Ganzen in dieser Welt mit einem anderen Geschlecht, aber wie ist es irgendwie als Frau auf dem Camp? Wie ist es irgendwie als Frau im Hackspace? Wie nutzen Frauen Technik anders? In ganz, ganz vielen Zusammenhängen wahrscheinlich nein. Ja. In manchen vielleicht doch. Mhm. Genau, und da einfach mal so ein bisschen einen Horizont zu probieren. Ich habe da so eine nette Anekdote, weil du gerade sagst, wie nutzen Frauen Technik anders nutzen? Ich kann mal so aus dem Nähkästchen plaudern. Ich stand mal bei einem Gespräch mit einem Ohr mal dabei, nächstes Mal einfach mal so. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich die Situation beobachtet habe oder sie provoziert habe. Dann kam genau diese Frage auf, also männlicher Nerd mit weiblicher Hexe unterhalten sich und dann kam genau diese Frage, fragte eben der Nerd so, nutzt du die Technik genauso wie ich? Und sie antwortete mit der coolen Frage, ja, ich habe auch ein Android-Telefon und die einzige App, die du nicht hast, ist mein Periodenkalender. Fand ich so gut, dass ich dann, ich musste echt schmunzeln. Ja. Weil es echt so, das hat in diesem einen Satz wirklich alles gesagt. Ja. Die Aussage war einfach spitze. Also, ja. Ja, das ist ja. Weil das den Menschen, glaube ich, zu verstehen gegeben hat, ja, genau so, aber ein Feature, das ich brauche für mein tägliches Leben, ist halt einfach diese App. Bestimmt hat er auch eine App, also hätte man jetzt beiden Handys verglichen, hätte bestimmt er vielleicht noch eine App gebraucht, weil er, keine Ahnung, Angler ist. Und who knows, genau. Oder, ja. Warte mal, ich brauche noch irgendwas, nee, noch mehr stereotypisches Männliches. Was fällt mir da so ein, wenn sie ihren Kalender hat? Er braucht seine App für... Uns fällt nur das eine ein, wir wollen es nicht sagen. Was ist das eine? ich überlege gerade. Ich brauche irgendwas ganz typisch. Autos. Er hat seine Apps, um zu sehen, welches Auto einfach die schnellste Beschleunigung hat. Auto-Quartett. Auto-Quartett, genau. Auto-Quartett. Richtig, genau. Irgend sowas. Wenn es keiner gibt, kann sich bitte jemand entwickeln. Das ist halt genau dieses Zielgruppengerechte. Ja. Und was nicht unbedingt geschlechterspezifisch sein muss. Gell? Bloß halt in dieser Konversation war das halt echt irgendwie so erquickend für mich, einfach das mitzubekommen. Und ich habe neulich lange mit einem Entwickler einer Periodentracker-App gesprochen. So auf den ersten dachte ich auch, du bist doch ein Typ. Ich habe auch gedacht, der, was ist denn für ein Quatsch? Der ist halt ein Entwickler. Und wenn das irgendwie ein Projekt ist, das er spannend findet, ist doch geil. Ich finde es eigentlich noch, also wenn du gerade sagst, ist ein Typ, ich finde es eigentlich schon extrem wichtig, weil du dann weißt, wen du, welche Frau du an welchen Tagen einfach besser nicht anrufen solltest oder vielleicht etwas. Jetzt kommen wir in die Klischees, ne? Also. Da vielleicht ein bisschen, wie soll ich sagen, genau Vorsicht. Genau mit dem Thema hat Donald Trump sich gerade groß in die Nesseln gesetzt. Ja, hat er das? Nicht alle Frauen können nicht mehr denken, weil ihre Hormone gerade irgendwelche Sachen veranstalten. Das war jetzt, ich wollte das jetzt gar nicht irgendwie so, so tief schon. Wie soll ich sagen? Ich kenne es gar nicht. Was für ein Thema war das? Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Was? Donald Trump hat sich sehr beleidigend über eine Moderatorin geäußert und meinte, there was blood coming out of her eyes, blood coming out of, well, everywhere of her. Und es gab irgendwie noch einen Zusammenhang. Also er hat irgendwie sie beschimpft und sie für unfähig erklärt, weil sie ihre Tage gehabt hätte. Okay. Mhm. Gut, Donald Trump, anderes Thema. Okay. Okay. Ich kenne Männer, die Periodentracker nutzen, um möglichst vor ihrer Frau rauszufinden, wann das Kind kommt oder wann ein Kind kommen könnte. Okay. Ja. Darum, auch da Dual Use Technology sozusagen. Absolut. Wie gehst du denn eigentlich mit Frauen um, die, also andersrum, du bist ja auch eigentlich Botschafterin des Guten. Wie, du hast ja auch, wie du sagst, auch in deinem beruflichen Alltag mit Menschen zu tun, die du ja sozusagen, sag ich schon wieder, ans Internet ranführst, also auch an Technik. Auch in deinem Freundeskreis gibt es Menschen, die du da bestimmt auch ranführen möchtest oder vielleicht gegebenenfalls auch in Themen einfach mal drauf hinstoßen. Wie machst du das denn in deinem Umfeld? Ich bin da meistens, also gerade bei, wenn das Leute sind, die ich ein bisschen besser länger kenne, bin ich da relativ straightforward. Ich habe generell bin sehr kritisch, wenn Leute irgendwie meinen, sie müssten sich gar nicht mit Technik befassen, so von wegen, ich habe mein Internet und alles andere ist mir egal. Ja, Facebook und YouTube und das ist mein Internet. Ja, genau. Es muss auch nicht jeder coden können, bei weitem nicht, aber so ein bisschen sich damit auseinanderzusetzen, finde ich schon wichtig, irgendwie so nicht nur die Cookie-Warnung wegzuklicken, sondern zumindest eine Grundidee davon zu haben, was vielleicht ein Cookie ist. Sage ich denen auch meistens relativ so ins Gesicht. Wenn so Sachen kommen, wie von wegen, nee, das kann ich nicht, das muss mein Freund, mein Papa, weiß ich nicht machen, sage ich, also wenn ich sie besser kenne, sage ich, das ist doch totaler Quatsch. Guck mal hier, drück mal da, mach mal da, siehst du, kannst du doch. Also sehr pragmatische Ermutigung. Im Business ist es natürlich oft ein bisschen schwieriger, aber da versuche ich einfach vor allem auch irgendwie so ein bisschen Vorbild zu sein. Und wenn ihr sagt, hier, guck mal, du hast deine Website selber gemacht, und dann mache ich mal kurz irgendwie einen Editor auf und schreibe irgendwie 3 HTML-Tags rein. Hm. Echt, so geht Programmieren. Da sage ich meistens nicht dazu, dass HTML keine wirkliche Programmiersprache ist, aber ich finde, das ist, ich glaube, es hatte, um nochmal auf sie zurückzukommen, hallo Fiona, auch auf einer der Folien, mehr Frauen in der Technik führt dazu, dass wir mehr Frauen in Technik haben. Richtig. Rekursivität, kann nur verstehen, wer Rekursivität versteht. Und ja, dieses Thema sichtbar zu machen, dass es eben nicht nur den weißen männlichen Nerd gibt, sondern dass es auch super coole Frauen gibt, die auf Veranstaltungen sprechen, die Sachen machen, die in meinem täglichen Umfeld irgendwie dazu beitragen und eben nicht das zu machen, was irgendwie Medien irgendwie in den 50er und 60er gemacht haben, nämlich teilweise Frauen aus Fotos von IBM etc. rauszuretuschieren. Ja. Genau, sondern halt das Gegenteil zu machen. Ja. Frauen und Technik ist das Thema der Sendung. Bist du der Meinung, dass Frauen einen anderen Zugang zu Technik haben? Rekursion, danke. Ich habe mich gerade gefragt, warum ich Rekursivität sage. Es heißt einfach Rekursion. Mhm. Nö. Also ich sage das nö so ein bisschen trotzig. Wahrscheinlich ist es ein leider ja, weil, das hattest du vorhin auch schon, es halt das Bild anders vermittelt wird. Ich glaube, so in den 80ern, als ich groß geworden bin, war das noch ein bisschen anders. Da gab es noch nicht so ganz krass dieses rosa-hellblaue Ding. Ich sehe das bei meinen kleinen Neffen ganz krass. Es gibt quasi kein Kinderspielzeug mehr. Es gibt halt Mädchenspielzeug, es gibt Jungsspielzeug. Und das Mädchenspielzeug ist halt tendenziell malen, spielen, im schlimmsten Fall irgendwie schon ein Mini-Bügelbrett. Und das Jungsspielzeug ist halt irgendwie entdecken, bauen, irgendwas erschaffen, gerne auch dann nochmal irgendwie Aggressionen und kämpfen und weiß ich nicht. Aber so ein typischer, weiß ich nicht, Fisher-Price-Technik-Dings wird halt eher als Jungsspielzeug verkauft. Und das ist schlimm, weil dadurch suggerieren wir ganz kleinen Menschen, die dazu vielleicht noch überhaupt keine Stereotypen im Kopf haben, dass das für sie passende oder unpassende Spielzeug ist. Genau, und dann ist ja Technik, wenn wir jetzt nicht nur irgendwie von IT reden, oft auch was, wo man ja vielleicht mal irgendwo ein bisschen die Ärmel hochkrempelt oder sich vielleicht auch mal einen Fingernagel abbricht oder sich sogar die Hände dreckig macht, wenn man Elektroschweißen lernt, mhm. Oder sich auch mal einen Schlag holt. Was jetzt vielleicht nicht ganz so fein ist und ja, da man dann erst, also es ist so, Mädchen machen im schlimmsten Fall so ein Achterbahn-Ding durch. Sie interessieren sich vielleicht erst dafür, dann wird ihnen beigebracht, nein, Mädchen sind aber irgendwie lieb und brav und nett und hübsch. Und dann müssen sie das wieder quasi verlernen, also unlearn. Sich also dann wieder bewusst damit auseinandersetzen, dass sie entweder beides sein können oder dass sie nicht unbedingt hübsch und rosa sein müssen, sondern auch irgendwie alles andere sein können. Das ist halt deutlich anstrengender und deutlich mehr Ups und Downs und Hürden, als wenn ich ein kleiner Mensch bin, dem von Anfang an klar ist, hier irgendwie Elektrobaukasten, mega geil und lustigerweise ist auf der Packung ein Kind drauf, das fast genauso aussieht wie ich, passt ja perfekt. Ja. Los geht's, in 20 Jahren studiere ich Elektroingenieurwesen. Genau, also. Und das würde ich mir wahnsinnig wünschen, weil es ist so, wenn wir über Frauen in der Technik reden, reden wir meistens schon nur noch über die Symptome. Ja. Und die Ursachen liegen halt Jahre früher. Genau. Wie du schon Leute ermutigst, was glaubst du, was die Community denn besser machen könnte, um auch da diese Angst zu nehmen oder zu ermutigen oder genau nicht in dieses stereotypische Denken, also wieder anlernen von coolen Sachen zu verfallen. Was wären da? Ich finde ein anderes ganz cooles Projekt Chaos macht Schule. Ja. genau, also einfach eben schon früh ranzugehen und dann eben im Idealfall auch nicht nur auf die zuzugehen, die vielleicht schon sagen, so geil, ich habe schon mal irgendwo zu Hause auf der Konsole irgendwas rumgehackt, sondern auch denen, die zu ermutigen, die da vielleicht jetzt noch nicht so wahnsinnig viel, aber vielleicht irgendwie ein Interesse dran haben, die darin zu bestärken, dass es durchaus auch was für sie ist. Die Community kann, glaube ich, generell dafür sorgen, dass diese Stereotypen halt ein bisschen runterfahren. Das kann man mit kleineren, aber auch mit größeren Menschensachen. Also es sind so Sachen wie, ich kann aufhören, wenn ich irgendwelche doofe Geschichten erzähle, die illustrieren mit irgendwie meine Mutter oder meine Oma oder deine Oma, sondern ich kann das irgendwie entweder abwechseln oder irgendwie neutraler formulieren. Ich kann mal drauf achten, ob ich irgendwie kleineren männlichen Wesen eher einen Schraubenzieher in die Hand drücke als kleineren weiblicheren Wesen und mal überlegen oder darauf achten, dass ich das vielleicht nicht mehr so tue. Ich kann, ja, also ich bin ja auch, ich sag ja auch ständig, oder wir haben mir vorher irgendwie rumgewitzelt, irgendwie Frauen in Technik und Männer in Technik. Ich glaube, das ist schwierig, also weil ich mache diesen Spruch meistens, um genau den umgekehrten Ding zu machen. Wie gesagt, ich bin zu Hause die Löcher in die Wand bohrt. Aber wenn ich das natürlich in der Öffentlichkeit mache, kennen nicht alle irgendwie den Hintergrund, sondern bestärke ich damit eher das Stereotyp. Also vielleicht ein bisschen darauf achten, irgendwie, wie erzähle ich Geschichten in der Öffentlichkeit, wie gebe ich mich vielleicht auch. Also ich glaube irgendwie so dieses Hardcore Testosteron-Ding ist eh so ein bisschen 90s, darum genau. Sind wir so ein bisschen hinweg. ja, aber ein bisschen darauf achten, welche Stereotypen bestärke ich eigentlich und welche nicht. Und dann natürlich auch mich nicht nur damit auseinandersetzen, irgendwie persönlich irgendwie die versuchen, die Community ein bisschen diverser zu machen, irgendwie auf Frauen zuzugehen, sondern auch offen zu sagen, hey, du hast dir gerade Kackscheiße gesagt und ich mag dich trotzdem noch und du bist trotzdem noch ein cooler Hacker, aber ich fänd's cool, wenn du irgendwie das nicht mehr machst. Und das, wenn es jetzt wirklich gerade irgendwelche Vorfälle gibt, das halt nicht irgendwo nur hintenrum im Chat und weiß ich nicht, sondern im Idealfall öffentlich, weil damit trete ich für diese Position ein und mache einen klaren Punkt und mache das nicht nur so, Du meinst also auch damit, dass ich kenne genau diese Situation, da gibt es dann in Mailinglisten, gibt es ja echt volle Kriege, IRC-Chats laufen voll, weil halt Leute genau über das sprechen, aber die Thematiken kommen relativ selten zum Beispiel zu einem Plenum zur Sprache, wo halt derjenige halt genau das mal ansprechen oder sagen soll, was da passiert ist oder auch mal dann sich auch bewusst die Gegenmeinung auch einzuholen. Was mich zu meiner Frage bringt, braucht die Community, ich nenne mal jetzt mal ein Wort auch aus den 90s, eine Frauenbeauftragte? Nö. Ich hätte gerne, dass möglichst viele in der Community Diversity-Beauftragte sind, ohne Hut und Posten. Ich glaube, es funktioniert auch mittlerweile schon ziemlich gut. Ich hätte gerne, wie gesagt, noch ein bisschen mehr Selbstkritik, Kritikfähigkeit einzelner Personen, aber auch Kritik innerhalb der Community zu sagen, hey, du bist zwar cool und du hast vielleicht auch irgendwie eine wahnsinnig wichtige Rolle im CCC, aber solche Sachen wollen wir einfach nicht mehr von dir hören oder lesen oder sonst irgendwas. Also ich habe ja extra so provokant gefragt und bin auch froh, dass du auch so das auch so gesagt hast, wie ich das auch denke. Weil genau das ist auch vielleicht so eine innere Spaltung von den Nerds. Ich hatte vorhin schon das Beispiel gesagt, was für einen Kopf die sich machen, wenn sie irgend so einen Frauentag machen, gell? Dann kommen die genau diese Themen. Die denken dann auch gleich wieder in ein Extrem rein und denken, mein Gott, jetzt stell dir vor, da brauchen wir vielleicht noch einen weiblichen Vorstand. Oder wäre ja gar nicht mal so schlecht. Genau. Vielleicht, aber das sind gleich so, die machen dann so 5 Schritte, das ist auch immer, statt dass die erste Frau durch die Schwelle durchgelaufen ist, machen die sich schon diesen Kopf. Und ich bin auch der Meinung, man braucht dann nicht für diese Geschichte dann irgendwie eine Frauenbeauftragte, die halt sagt, ich bin irgendwie dafür, nur jetzt, um das weibliche Geschlecht jetzt zu vertreten innerhalb der Community. Ich sehe das ganz genauso. Eigentlich braucht man da die Offenheit von allen und braucht da keinen Beauftragten. Weil dann gibt es wieder weiter. Dann gibt es dann auch einen Beauftragten für Leute, die Schuhgröße 43 haben. Dann gibt es einen Beauftragten, die. Und vor allem macht man Frauen damit dann wieder zu so einem Sonder- und Problemfall. Genau. Also, das ist hier so. Ich bin da auch immer so, einerseits habe ich auch gesagt, ich möchte über Frauentechnik reden, ich finde es auch wahnsinnig wichtig. Andererseits will ich halt auch irgendwie weder auf dem Kongress noch irgendwie beim Job noch sonst wo, will ich immer nur die Feministin sein. Also, weil, ja, das ist mir wichtig, aber ich werde auch nicht von allen Leuten darauf angesprochen, dass ich Antirassistin bin. Genau. Also ich hoffe, dass das Thema einfach mehr und mehr zur Normalität wird. Das wäre mein großer Wunsch. Ja. Den kann ich nur mit dir teilen, weil das muss einfach auch da, ich sage das immer, glaube ich, auch viel zu oft, einfach in die gesellschaftliche Mitte irgendwie mit aufgenommen werden. Und dann muss es dann nicht irgendwie heißen, tun wir jetzt genderspezifische Texte verfassen oder ist das alles genderneutral oder schaffen wir jetzt auf einmal irgendwelche Sonderstellungen oder Sonderlocken für bloß, weil es ein anderes Geschlecht ist oder eine andere Religion oder sonst irgendwie was. Word. Ey, das ist, ich glaube, das ist auch zu viel Einigkeit da. Ich hätte eigentlich eher eine Kontraposition einnehmen sollen. Zu spät. Zu spät, ja. Ja. Ja, meinst du echt? Ich habe ihn noch so viel aufgeschrieben. Echt? Ja, also ich dachte, wir können das Ganze noch statistisch belegen, weil du ja promovierte Wissenschaftlerin bist und hier Frauenstudiengänge, Frauen und Technik in der FAZ. Dann gibt's ja. Aber wir können auch einfach auf all diese Links verweisen, weil brauchen wir jetzt gar nicht unbedingt alle vorlesen, oder? Stimmt. Aber ich hätte gerne mit dir nochmal diskutiert. Ich glaube, da müssen wir fortsetzen. Ich glaube. Wollen wir fortsetzen? Ich brauche meinen Schönheitsschlaf, weißt du. Okay, und was mit mir? Also jetzt genderspezifisch zu sein, ich natürlich auch. Genau. Ja. Nee. Ja, ich glaube, es war ganz gut, das gar nicht so jetzt irgendwie, muss es ja nicht alles so wissenschaftlich aussehen. Ich ärgere mich oft, weil es gerade zu diesem Thema extrem viel Forschung und Statistik und überhaupt gibt. Und sich da Nerds, die ja sonst, wie du sagst, sehr ins Detail gehen und alles recherchieren überhaupt, da so ein bisschen ignoring sind. Ich mir denke, es gibt halt so viel Science dazu, so RTFM. Aber man muss auch keine, nicht immer eine Wissenschaft draus machen. Also, ja. Ja, also ich finde, Wissenschaft ist dann sowas gleich wieder ins Extrem zu führen. Und wir hatten eigentlich schon festgehalten, dass es zur Normalität sein oder sich begeben soll. Und dementsprechend, wenn das dann natürlich dann zu einer wirklich eine Wissenschaft draus gemacht wird, im wahrsten Sinne des Wortes, heißt es natürlich auch wieder dieses Extrem. Ne? Ja. Was tue ich, wenn eine Frau reinkommt und warum haben wir keine Frauentoilette und die sehen ja auch anders aus. Und dementsprechend. Ich glaube, ich fände gut, wenn man einfach dann, wie man das ja auch mit ganz vielen anderen Sachen, also ich, niemand beschäftigt sich irgendwie mit Magnetfeldtheorie, vor irgendwie seinen Rechner hochfährt. Wenn man einfach so gewisse Sachen als einfach wissenschaftliche Fakten akzeptieren könnte und genau, und dann auf der Basis einfach versuchen, den Alltag ein bisschen pragmatisch gestalten. Ja, don't overdo it. Gut, da würde ich sagen. Don't overdo it ist doch ein gutes Schlusswort. Oder? Dann, gemacht. Ja, natürlich. Bin ja geübt. Da würde ich sagen, bedanke ich mich erstmal ganz, ganz, ganz, ganz dolle bei dir deine Zeit und für das tolle, interessante Thema. Ja, du hast schon angekündigt, ich würde dich da jetzt auch dieser Schere auch nicht rauslassen. Wir haben jetzt ja auch sogar ein Audiodokument, wo du gesagt hast, wir müssen da nochmal auf jeden Fall eine zweite Sache machen. Ja, die tun wir. Ja, selbstverständlich. Dementsprechend werde ich auf jeden Fall nochmal auf dich zukommen und würde mich dann freuen, wenn wir nochmal eine gemeinsame Sendung vielleicht nochmal zu dem Thema oder zum anderen Thema auf jeden Fall machen können. Kriegen wir hin. Ja, dann auch vielen Dank bei den Live-Zuhörern, die da auch am Anfang die schlechte Audioqualität sozusagen ausgesessen haben. Ich hoffe, ich habe das jetzt wieder hier richtig eingestellt. Wir sind irgendwie erreichbar. Wir machen Internet. Internet. Wir werden nochmal dich hier nochmal in die Shownotes mit eintragen, plus nochmal in das Profil rein. Das heißt, man kann uns auch schreiben, Kritik äußern, kommentieren, Fragen stellen, ergänzen, alles Mögliche. Das ist auf jeden Fall möglich. Ich freue mich auch immer über Feedback allgemein zur Sendung. Dementsprechend gerne alles in die Kommentare oder per E-Mail. Ja, die nächste Podcast-Sendung wird auch wieder bald stattfinden, auch wieder mit einem weiblichen Gast. Ich habe momentan so einen weiblichen dran, finde ich total super. Nachdem mir mir wurde kritisiert, dass ich mich mit zu vielen Experten treffe und zu wenig Expertinnen. Und dementsprechend habe ich gesagt, das wird besser. Also ich nehme mir auch da die Kritik auf jeden Fall zu Herzen und probiere dann natürlich auch da das weiterzuführen. Ja. Bin gespannt. Dann würde ich sagen, erstmal vielen Dank und bis bald. Genau, bis dann. Tschüss. Guten Abend.